Wir bringen nun eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1960. Das Hörspiel »Der Passauer Wolf« von Alois Johannes Lippel. Es erzählt von einem lebensfrohen Fürstbischof im barocken Bayern, um den sich die Geschichten von Hofleuten, Bauern und Städtern gruppieren. Überliefertes und Erdichtetes ergeben ein farbenstarkes Bild des bayerischen Waldes und seiner Menschen. Der Bayerische Rundfunk bringt ein Hörspiel von Alois Johannes Lippel. Der Passauer Wolf. Das war er, der Kardinal und Fürstbischof Leopold Ernst von Firmian. Er reitet zur Jagd in den Sauwald. Die Vorreiter springen voraus, die Jägerischen und die Büchsenspanner begleiten ihn. Die Hörner blasen, dass die Passauerischen da in der Schustergasse aufwachen, die Fenster auftun und nach dem Spektakel ausschauen. Ganz oben aus einem Kammerfenster sind's zwei junge Mägde. Hast du ihn gesehen? Der auf der seitigen Schabracken gesessen ist, das war er, der gnädige Herr. Und raufgeschaut hat er zu mir. Ah was, dramst ja noch. Mir sind die Vorreiter lieber. Oder die mit den roten Kamisolen, die Laufer. Die schauen noch ganz anders wie der gnädige Herr. Du bist halt keine mit einem höheren Gusto. Brauch den gar nicht. Komm schon so zu meinem Sach. Da, die alte Marzbergerin hat's auch rausblasen. Macht schon die Läden auf die Eisern. Hey! Marzbergerin, wo ist deine Kerzen und dein Wachszeug schon vor der Frühmesse auskappen? Redet's weiter voll. Habt's nichts mit Kudern und Lacher und den Kittel? Und mei, wir sind halt jung. Aus der Zucht seid's. Wenn's bloß am Mannsbild seht, beidelt's euch die Augen raus. Müsst man ja schon lang blind sein dann. Nun ist das Fenster wieder zu. Und die Wachszieherswitwe Barbara Matzberger kann ihre Kerzen und die wächsernen Votivsachen auslegen. Drüben auf der Innenseite ist der Maria Hilferberg schon inmitten der Frühsonne. Bald geht das Leben an in der Passauer Stadt und auch unten in der Schustergasse und wie es hierorts der Brauch ist mit der Frühmess. Der Rauchfasselbub, der Ministrant, kommt schon aus der Tür von der Jesuitenkirche und schwingt sein Kohlenbecken. Hinum, hierum, die Teufel schreien hierum, drei Engel am Hut, Kindes Gloria gut. Und so kommt eines zum anderen. Die Glocke hebt es an, die Leute kommen. In der Kirche predigen die Jesuiten. Ein Bischof soll sein auf der Jagd nach der ewigen Seele und nicht auf Hirsch und Sau. Der eine denkt sich was dabei und zieht ein paar Falten ins Hirn. Der andere merkt nichts. Ein schöner Tag hat angefangen und richtet sich's ein. Weit drüben am Schartenberg ist das große Treiben. Aber in der Passauer Stadt geht das Leben seinen Gang. Ein bisschen behäbig, ein bisschen wunderlich, geht über das Mittagessen direkt hinein in den Nachmittag. Die Matzbergerin sitzt auf der Steinbank vor dem Laden, strickt und wartet auf Kundschaft. Denn wir sind in einer geistlichen Stadt und da gibt's bei den Jesuiten bald wieder eine Andacht. Aber vorher kommt einer aus der Kirche, hat einen Zwergsack umhängen und ist derb und bäuerisch gekleidet. Er stülpt den Hut auf, ist ganz verwirrt und geht langsam die Gasse entlang. Kirchen sind da in der Stadt. Großmächtige. Wo bist her? vom Wald. Drum? Bei uns haben die Heiligen einen hölzernen Rock. Keinen goldenen wie da. Mhm. Bist du auf eine Handelschaft aus? Mit dem Viech? Nein. Was dann? Den gnädigen Herrn gehen wir anbieten. Den Herrn Fürstbischof? Der ist heut aus. Jagen tut er. Jagen? Ist er gegangen? Wenn er nur kommt vor dem Gebetleiten? Gebetleiten? Der kommt nicht vor 8 Tagen. Oh mein. 8 Tage. Und wir sind seit dem Morgen da auf die Füße. 9 Stunden, dass wir ihn auffinden. Und jetzt müssen wir heim und haben nichts können ausmachen. Du willst was mitnehmen, was weg sind zum Mann verloben. Da, das Herz ist gut gegen das harte Schnaufen. Nein. Ein schwarzes Licht gegen die scharfen Weder. Mich zwei schon lang. Ein Geweicht's. Aber viel wird's halt kosten. 2 Kreuzer. Leid's nicht. Wenn wir den gnädigen Herrn anrufen hätten, muss geh's die anderen ausrichten. Stuckhölzerner. Schau dir ihm's Geld für ein Wachslicht. Ist nicht zum Fett werden, deine Handelschaft, Wachszieherin. Kommt der Wald in die Stadt, kriegt der Güldensachs laufende Wirt. Bei denen sind die Taler die fremden Herren. Naja. Schauen an 3 Könige zu dir rein und gehen weiter. Es wächst halt nichts drin wie ein Holz und das gehört dem gnädigen Herrn. Ja. Es lebt nichts drin wie Hirsch und Reh und die gehören dem gnädigen Herrn. Im Winter schneit es einen berghohen Schnee und der Sommer, der ist nur handlang. Da heißt es eben von der Not leben. Ich bin froh, dass ich der Wirt bin in der Passauer Stadt und nicht da drin. Und ich sag der Tornella, im Wald darf das Geld vor dabei stecken. Aber mit der Büchsen und der Saufeder kann man es nicht eintreiben. Was sag's am Fürstbischof? Der Wald ist doch für die hohe Herren zur Lustbarkeit. Seid eh. Bist eh immer Wirt, wampert wie ein Banzen und das Hirn klar wie ein Spundloch. Und du? Du schaffest dein Gescheit da in der Schustergasse hinter die Riss drauf. Der Wald voller Gold. Das schwarz eh nicht. Und du? Das sagst du, alten Nertl, da kommt's grad die Quadratratschen. Ich geh. Sind die immer fleißig, das Jahr, Matzbergerin? Die alte Nertl. Findest du auch wieder einmal zu mir? Mein Licht hat die Auszehrung. Schreit um ein Neues. Ein Wachstück möchtest. Einen roten. Die Engel müssen's heim haben zum Hosiana. Du hast dein Licht. Ein Kreuzer. Zusammenleiten, Derns. Mit dir versammt man Zähligkeit. Ja, dir läuft schon als ein Lebendiger nach. Nur ein paar von den Kirchgängen haben wir belauscht. Es sind viel mehr und sie kommen haufenweise. Denn, wie schon gesagt, Passau ist eine geistliche Stadt. Und wenn auch der Bürger und die Jesuiten mit dem Fürstbischof, dem Kardinal, dem Jagdherrn nicht ganz gemein gehen, das Lob Gottes steht immer auf einem anderen Blatt. Die Matzbergerin, die zu den Jesuiten hält, steht deshalb auch an der obersten Staffel des Portals, um mit Herzvergnügen wieder ein Wort zu erlosen, das die Jesuiten gegen den gnädigen Herrn sagen, der lieber den Umgang hinter dem Hirschen als dem Hochheiligsten gut hält. Und sie merkt nicht, dass ein junges Fräulein, die Regina Purchrutner, an ihren Laden gekommen ist, ein rotes Herz aufgreift und es lang, lang anschaut. Das schöne rote Herz könnte ich da stehlen und du tätst nicht aufschauen, Barbara. Meiner See, das Purchrutner Dirndl. Ja, hat sich die Freilin aber ausgewachsen derzeit. Die Körperschaft und das Gesicht. Aus der Zeit ist, wie die jungen Menschen aufgingen, wird Stauden im Mai. Ich esse gern. Und im Sommerregen stehe ich auf dem Söller. Da hebt's einen dem Leib, heißt es. Die Freit. Das Regerl. Die Putzel waren im blauen Kittel. Ich meine, es ist gestern. Ich auch. Bist noch gerade die gleiche, Barbara. Oh, leibiger bin ich halt worden. Das viele Sitzen macht's Fleisch faul. Vor 3 Jahren war ich das letzte Mal da. Mhm. Dein Laden ist noch wie damals. Komm, sitz nieder. Als stehender Ritz ist hart. Ich kann nicht, Barbara. Ich muss in die Andacht. Bist gar jetzt auch wieder her, Vater. seit der gnädige Herr Fürstbischof ihn gehoben hat in den großmächtigen Adelsstand und gesetzt über Wald und Wied, geht er vorbei wie die römische Majestät selber, wo sein Vater nichts war als ein Saliterer und seine Mutter die Wirtstochter von der Leuten. Mei, der Herr Vater. Weil er schon rumgehen darf im schönen Gewand. Weil er seine Tochter schicken darf zur hochgräflichen Freilein von Dummelstadl, damit sie die fürnehme Tischzucht und das gespreizte Reden lernt, gleich 3 Jahre lang. Die Fräulein von Dommelstadl ist eine gute. Sie hat viel Mühe gehabt mit mir. Überstande ist sie. In ihrem Alter ging er am Mannsbüder am stärksten ab. Und sie findet sie keinen. Redst du bös? Sie will gar keinen. Ins Kloster wird's gehen, die Fräulein sagt sie ja selber. Ja, gerade deswegen. Wenn er solche vom Kloster redet, dann meinst du den heiligen Ehestand. Und was weißt denn auch du schon davon? Nein. Was sollte ich schon wissen? Ich hab nie drauf gedacht. Nein. Ist das ein Red? Ist da was, Regel? Nix. Ich muss jetzt in die Andacht. Nix da? Ich meine, allerweil bei dir hat es schon eingeschlagen und den Brustfleck. Meiner Seele, Barbara, ich schwöre. Schade. Ich hab mich gefreut. Auf was du daher redest? Ein altes Leib bin ich. Unser einer hat nur noch 2 Freuden. Eine schöne Leich und eine heimliche Liebschaft bei 2 Jungen. Ja, das ist einmal ja so. Ein schönes Herz ist das. Das Wechselne. Ja. Und groß. Gell. Wofür hilft's? Verlob's am heiligen Andreas. Wirf den rechten Pantoffel über die linke Achsel nach hinten und schau ungewaschen in den Spiegel. Dann kommt der Hochzeiter noch dasselbe Jahr. Magst du's? Ich schenk das gern. Nein, ich will kein Hochzeiter nicht. Ich will kein... Ich geh zu den Schwestern auf Mariastern. Oh, Regerl. Ja, hast du wirklich den Kopf verdrehen lassen von der Fräulein, der mannsnotigen Dummelstadlerin? Nicht die Fräulein, der Herr Vater. Was? Der Herr Vater will dich ins Kloster stecken? Nicht ins Kloster. In den heiligen Ehestand, sagt er. Aber ich mag nicht. Aus ist. Vorgestern hat der Herr Vater einen Reiter geschickt aufs Schloss. Der hat gesagt, ich soll mich heimschicken. Und auch die hochgräfliche Fräulein möchte mitkommen. Und alles sollte ich einpacken, denn es wäre nicht nur für ein Besuchen, sondern für ganz. Die Fräulein sagt mir, es wäre was Besonderes. Und ein ums andere Mal ist sie mir am Hals gefallen und hat gesagt, ich soll mich nur der Schutzmantelmutter anvertrauen, dann wäre schon alles gut. Schau, komm, die hat's also gewusst. Freilich, hat sie doch der Reiter heimlich angesagt. Mei, ist die Welt schlecht. Ums Gebet läuten gestern sind wir eingefahren in die Passauer Stadt mit der Kutschen. Der Herr Vater war feierlich. Und ich habe einen Wein trinken müssen, wo ich so nicht mag. Und er sagt was von einem großen Glück und ich verstehe es lang nicht. Wie sich die Herren Vater das ausdenken. Schnell wie beim Schießen. Glauben, zunden und schon eingeschlagen. Das Kopftuch halt war durchnass. So habe ich geweint die ganze Nacht. Mei. Ist er recht schier? Ich kenne ihn nicht. Er ist ein Graf da wo herum. Mit einem langen Stammbaum bis zu die alten Kaiser hinten halt. So, ein Graf. Wie heißt er denn? Zum Lachen ist er der Name. Ulysses Graf von Schertleinsöd. Der! Oh mein. Und gesehen hast du ihn also noch nicht? Nein. Das Erste, was ich gehört habe über ihn, ist, dass ich ihn ehelichen soll. Ja, ist denn der Hirnriss geworden, der Herr Vater? Den Schertleinsöder, die Schuldenhaut, die Grobgurgel, wo er darauf hänge. Und warum? Gerade wegen den großmächtigen Stammbaum, dass sich der Herr Vater über den alten Adel recht zauen kann. Den Schertlein seht er. Regina, das, wenn's tust dann. Ich tu's nicht. Ich hab ein Grausen vor den Mannsleut. Also, mit so einem alten Eisen ins Brautbett, so schauen sich denn die Mannerlei keinen Strich mehr. Der hochwürdigste Herr Fürstbischof hat schon seinen allergnädigsten Konsens erteilt. Mhm. Der gnädige Herr Fürstbischof soll beim Wildschießen bleiben und sich nicht in andere Leute Hochzeiten mischen. Ich hab's dem Herrn Vater schon ansagen lassen, dass ich mich bei allem Gehorsam einer seinigen Tochter nicht für wert erachte, in den Stand der heiligen Ehe zu treten. Und jetzt? Er zitiert hat mich der Herr Vater. Da bin ich weggelaufen. Und jetzt gehe ich in die Kirchen und vor der heiligen Agnes verlobe ich mich, dass ich eine Jungfräuliche bleiben will. Dann kann der Herr Vater eine andere suchen für den Herrn Ulysses Grafen von Schertleinsöd. Regel, nimm das rote wechselne Herz und hängst der heiligen Agnes ans Gitter, dann sehen sie auch die Leute. Und das heißt, das ist von der Buchrutnerin, die sie nicht hat zusammengeben lassen wollen mit den Schertleinsedern. Da nimm! Sie beten ja schon. Das schöne Herz. Und ich trage eine empfindige Kerzen auf Maria Hülf, wenn der Saufgraf, der Abkauste, daneben schnappt. Nun, das Buchrutner Dirndl geht mit dem roten wächsernen Herz in der Hand zum Portal der Jesuitenkirche. Aber sie kommt die Staffel nicht ganz hinauf, denn von der unteren Schustergasse rennt einer daher, ein Junge ohne Janker. An den Händen hat er Handeisen. Er schnauft sich kaum vor lauter davonrennen, sieht die Kirche, springt die Staffeln hoch. Ein Räuber! Der Kerl hat sich umgesehen nach denen, die ihn verfolgen, und rumpelt dabei die Regina an, die ihn unverwandt angeschaut hat. Das Herz fällt ihr aus der Hand und zerbricht auf der Treppe. Jetzt erst merkt sie der Peter Scheibelreiter, so heißt der Flüchtige. Oh, ist das ein Augenblick. Sieht sie an, sieht das zerbrochene Herz am Boden. Ich hab die Fräulein nicht gesehen, meiner sei nicht. Und er denkt nicht mehr daran, dass ihm der Flurwächter Wenzel Aufschneider und der Jäger Simon Bohmeisel auf dem Fersen sind, sondern bückt sich, sammelt die wächsernen Trümmer und gibt sie der Fräulein so, als sei er im Traum. Mir ist leid, dass ich es zerschlagen hab. Die Fräulein soll mich nicht so anschauen. Ich kann verneißen, bin ich wieder... Aufhalten, die Schelm! Aufhalten! Heiland, sie kommen schon. Aufhalten! Und reißt die Kirchentür auf und flüchtet hinein. Bitt für uns, wunderbare Mutter. Die Regina steht wie eine Portalheilige. Starr und ganz aus der Welt weggenommen. Der Erdboden hat ihn verschluckt. Da ist er drin, der Rauber, in der Kirche. Barbara! Da drin, dann packt man gleich. Lauft's, holt die Stadtsoldaten. Sagt's, wir haben ihn gefangen. Bei den Jesuiten! Lauft's! Was hat er angestellt? Ausgekommen ist einer in der Ildstadt. Ein Bier haben sie getrunken bei der Ratzlin. Und ihm selber haben sie anbunden an den Gartenzaun. Da hat er sie abgerissen und ist davon. Was er getan hat? Vom Wald haben sie rausgeführt. Vielleicht hat er einen Säumer erschlagen. Oder einen Jäger erschossen. Um Himmels Willen! Nein! Das hat er nicht getan. Hey! War die Fräulein leicht dabei? Ich habe ihn doch angeschaut. Handnah. Menschen wollen die sein, mit Spieß und Stecheisen in der Kirche randalieren und Krawall schlagen, als wie die Hatzbären. Weg, sag ich! Das ist eine Amtshandlung. Das Bier stinkt dir aus dem Maul. Rauschiges Luderzeug. Heidenseits! Dirken! Reifert werden vom Allerheiligsten. Im Namen des gnädigen Herrn, lasst den Jäger in die Kirchen, dass er den Kerl fängt. Das Maul halt. In der Kirche wird nichts gefangen. Es ist ein geschriebenes Recht, dass die Kirche ein Asyl ist für einen jeden. Ja! Eine Freistadt. Und dass er nicht darf aufgegriffen werden, so er in die Kirchen hat seine Zuflucht genommen. Der verratet. Dass ihr es wisst. Ah, nix wissen's, die haben ja ein Heik gefressen. Und Psuffer sind sie wie die Kohlenbrenner. Was Psuffer? 3,5 habe ich getrunken in der Hütstadt, wo wir den Lumpen bis aus der Schmelz rausgeführt haben bei der Hütz. Aus der Schmelz ist er? Sei Staat. Der gnädige Herr wird anders da reden, wenn er erfahrt, dass die Bürger uns verwehren, einen Wilderer zu greifen. Gewildert hat er. Ich hab's gewusst. Er hat keine Schlange. Ein Hirschen hat er geschossen, weil er ihm das Korn vertrampelt hat, sagt er. Und deswegen schlagt sie ihm ins Eisen. Ey, liefern müssen wir. Wir haben den Auftrag. Ein Dreck habt's. Der Malefikant kann in der Kirche bleiben, solange sie ihm taugt. Das ist sein Recht. Und ihr könnt's heraus vor der Tür auf ihn passen. Ja. Da. Und wir Leute, wir gingen wieder in die Kirche, dass die Andacht ihren Vorgang nehmen kann. Geht's, Solle? Lass doch die zwei warten, bis sie schwarz werden. Geht's. Die Fräulein bleibt da. Wenn sie ihn aber doch fangen. Kannst du auch nichts ausrichten. Dann führen sie vor deinen Herrn Vater und der ist gestreng. Und dann muss er ein Jahr schanzen in Eisen, auf der Oberhaus. Vor meinen Herrn Vater führen sie? Soldaten kommen! Wo habt ihr ihn? Drin ist er. Bei den Jesuiten. Singen tut er in der Andacht. Auwe. Da können wir warten, bis er rausgeht. Das haben sie uns schon gesagt. Ist er euch rausgekommen? Auf und davon. Und nicht gesprungen wie nix. Ja, mei. Dann müssen wir halt da bleiben. Wie schaut er aus? Handeisen hat er. Und der Keten? Den mit den Handeisen also. Ja. Ich werde es dem Herrn Vater sagen. So was. Und dabei hat es gerade noch gesagt, sie will ja Jungfräuliche bleiben. Ah. eine Jungfräuliche bleiben. Ja, das meint oft eine, weil sie den Richtigen noch nicht erschnappt hat. Den, der ihr die Herztruhe aufsperrt mit dem goldenen Liebesschlüssel. Die Regina lauft die Schustergasse hinauf zum Domberg, hinter dem großen, übermächtigen Chor von St. Stephan, wo das Amtshaus ist vom Herrn Hofkammerrat Ignaz Lactantius von Buchrutner, Oberforstmeister der fürstbischöflichen Jagd- und Forstkämmerei. Im Vorhaus sitzen 6 Bauern aus dem Wald auf einer Bank. Unter ihnen einer, den wir schon von der Schustergasse her kennen, und sie warten auf den Herrn Hofkammerrat. Der ist aber noch nicht in seinem Amtsraum. Da ist nur der Sekretär, Hippolyt Hagra, und ordnet, nun, was soll er schon ordnen? Die Akten. Bis der Herr von Buchrutner durch die hintere Tür hereinrumpelt, so rasch, dass das Passauer Wappen, ein roter Wolf über der Tür, wackelt. Die Fräulein Tochter noch nicht da? Ist noch nicht aufgefunden, Herr Rat. Ach, das Dirndl trutzt und flennt und lauft auf und davon. Habe ich sie deswegen zu der hochgräflichen Fräulein Clara geschickt, dass sie widerstehen lernt gegen den leiblichen Herrn Vater? Gewiss nicht, Herr Rat. Ausrichten lasst sie mir das Dirndl, dass sie sich nicht für wert erachtet, in den heiligen Stand der Ehe zu treten. Das muss ich wissen. Jawohl, Herr Rat. Aber den heiligen Ehestand treib ich ihr ein. Jawohl, Herr Rat. Fuß aufstampfen und davonrennen. Und dabei hat sie ihn noch gar nicht gesehen, den Hochzeiter. Nein, Herr Rat. Herr Rat, draußen im Vorhaus täten 5 Warten schon seit einer Stunde. Sie wollen den Herrn Hofkamerad... Blamage, und der Herr Fürstbischof hat den Konsens schon gegeben. Ich erstick. Soll ich einen Wein holen, Herr Rat? Nix Wein. Die Akta bring. Was läuft heute an? Ein Wildschütz wird eingeliefert. Der Peter Scheibelreiter, der Jungmüller, der einen Hirschen geschossen hat in der Schmelz. Da ist der Akt. Ist schon fertiggestellt. Haben die Bauern immer noch Schießzeug und Flinten? Auf die Ablieferungskommissionen ist auch kein Verlass. Ich soll ein Schärfer zugreifen. Jawohl, Herr Rat. Viel schärfer, sag ich. Jawohl, Herr Rat. Ist gut. Herr Rat, draußen warten etliche, die was zu reden hätten mit dem Herrn Rat. Reinlassen. Jawohl, Herr Rat. Reinkommen. Wo kommt's hierher? 9 Stunden sind wir zu Fuß gegangen. Wo ihr herkommt? Ja, aus dem Wald. Der Wald ist groß. Da haben der Herr recht. Groß ist er. Die Ortschaften. So. Da ist jeder von der anderen. Der Fresselmoser ist aus Assenbrinst. Ja. Der Saaloderer aus Ringelei. Ja. Der Ranerbauer aus Brennschinken. Ich bin aus Bleichened und der Zwickleder da von Stingelwies. Ja. Und was wollt's? Na, wegen den Becheln haben wir den gnädigen Herrn anbieten. Ja. Wir haben uns zusammen versprochen, ich und die 4 aus den Waldhäuser, dass wir reingehen in die Passauer Stadt und den gnädigen Herrn Fürstbischof. Der bin ich nicht. Ich hab's ja nicht gesagt. Na und? Da hergeweist hat uns einer von den Domherren. So ist's. Wir sollen da 4-stellig werden. Kommt's nicht bald an ein Ende? Hm? Ich hab keine Zeit für einen Diskurs. 9 Stunden sind wir gegangen. Wenn uns der gnädige Herr den Wald nimmt, haben wir kein Auskommen mehr. Was höre ich da? Wer nimmt euch den Wald? Der gnädige Herr. Was? Hast du schon mal die Oberhaus inwendig gesehen, ne? Bei uns im Wald ist ärger als in der Schanze im Oberhaus. Die Gesetze und Verordnungen sind alle für den gnädigen Herrn. Der Wald hat uns gespeist. Efeu haben wir bechelt, gemeilert, das Niederholz ausgeschlagen und mit dem Quellwasser die mageren Wiesen drängt. Und jetzt ist der Wald der Wildgarten für den gnädigen Herrn seine Lustbarkeit. Die Hirsche und Sauen schaden dem Acker und wir dürfen es nicht scheichen. Ja, nichts mehr becheln, nichts mehr brennen, nichts mehr holzen. Aber Zinspflichten und Scharwerken soll man. Das Leben ist nicht mehr wert im Wald. So. Drum möchten wir den gnädigen Herrn heute halt anbieten, dass er uns... Seid jetzt fertig mit Schinden und Ketzern? Es ist halt... Stab bist! Jetzt werde ich euch ein Kapitel lesen. Schau, was ist. Jawohl, Herr Rat. Braut, ja. die hochgräfliche Fräulein Dommelstadel lassen fragen, ob es dem Herrn Rat jetzt recht wäre. Sie soll kommen. Ja. Hinaus mit euch. Draußen warten. Das Deutsche reden hört ihr noch. Na, was ist? Soll ich euch hinaustragen? Die hochgräfliche Fräulein Dommelstadel. Ja, bitte. Hoch, derer mögen mir glauben, ich lebe nur mehr zwischen lauter Ohnmachten. Gehalten habe ich die Fräulein wie meinen Augapfel. Und jetzt sagt sie dem Herrn Vater den Ungehorsam an, wo ich sie angewiesen habe zur Ehrfürchtigkeit und Ergebenheit in Hoch, derer Willen, wie man einen Engel halten kann. Ja. Ich bin untröstlich. Die ganzen Jahr war die Fräulein wie Immenwachs. Ich bin unglücklich. Hoch, derer könnten glauben, ich habe ihr die Auflehnung gegen den Herrn Vater eingegeben. Mach sich die hochgräfliche Fräulein den Kopf nicht schwer. Der Fräulein Tochter werde ich die Raison beibringen. Als ob der Schertleinsöder ein hergelaufener Wilddieb wäre. Ich habe der Fräulein die ganze Früh heute zugeredet, wie die 7 Bücher. Tja. Was für eine gottwohlgefällige Einrichtung der Ehestand ist. Von der irdischen Gemeinsamkeit und vom Segen, der darin aus den Kindern spricht. Ja, ja Gott, verzeih mir die Sünde, ich bin über das Maß gegangen und habe geredet von den Freuden und den Wonnen und... Ja, und? Naja, aber die Fräulein sagt nur, sie mag nicht. So. Sie mag nicht. Sie muss. Zwing ich den Wald, die Wilden da drin. Dann zwing ich auch das Dirndl. Ich stehe dem Schertleinsöder im Wort. Freilich. Das Dirndl soll mir die Hand küssen und froh sein, dass sie sein darf. Ein junges Reis am alten Stamm. Ja. So steht's. Heute über 8 Tage fahrt sie hin zu ihm in der Kutschen. Und die hochgräfliche Fräulein fahren mit, wie es die Schicklichkeit braucht. Ja. Da soll sie den Bräutigam kennenlernen. Und... Ich gebe viel auf Ihr Wort, hochgräfliche Gnaden. Ja. Red sie ihr zu mit allem. Denn über die anderen 8 Tage komme ich selber und dann wird sie dem Grafen Ulysses anverlobt. Gott geb's. Er gibt's. Meiner Seele, mir fällt was ein. Ja? Leicht ist sie auf Maria Hilf, den Berg hinauf, bitt gehen. Man sollte einen Laufer schicken, nachschauen. Mhm. Einen Laufer schicken auf Maria Hilf, nach der Fräulein schauen. Eine neue Altardecken stifte ich in die Niedernburg, wenn ich die Fräulein zu einer Einsicht bringe. Den Gehorsam braucht's. Auf die Einsicht gebe ich nichts. Ich habe noch ein Büchel von den Marianischen Klosterherren. Da stehen die schönsten Sachen drin vom glückseligen Haushalten. Das lese ich und verzähl's den Freunden. Jawohl, wohl, wohl. Mach sie dem Dirndl nur die 10 lang auf den Herrn Grafen. Herein jetzt, die Wulden. Herein. So, ist euch dabei vielleicht noch was eingefallen da draußen? Mit Verlaub, wegen dem Bier möchte man noch fragen. Ich höre allebei Bier. Ja, wegen dem Bier. Da ist kein Breihaus. Es ist nicht recht, dass die Wirt im Wald kein anderes Bier ausschenken darf als dem Bischof die seinige. Was keinen Saft und keine Kraft hat. Und überhaupt so Wasser so ist. Und das Bayerische viel besser ist. Soll der Herr Fürstbischof einmal seinen eigenen Sud selber trinken? Das Maul darf ihn verreißen. Und der Breimeister darf er aufhängen lassen. Sehen wir's. An einen Geigen. Der gnädige Herr soll die Mess lesen und nicht Bier brauen. Und das Wald hetzen. Den Wald zusperren. Aber Ruhe, sag ich. Becheln wollt's wieder. Beim ankratzen. Einen Wald zu tot schinden. Brenner wollt's, das Wald schein machen und was Neues. Wem ist der Wald gehörig? Ja, dem gnädigen Herrn. Wem ist Wild und Wasser zu eigen? Gnädigen Herrn. Wer ist Herr über Bech, Meiler, Weg und Straßen? Der gnädige Herr. Wer ist dem Bauern Sorger und Schirmer? Wer, frag ich? Die freie Tochter kommt. Rein damit! Hoje, der Herr Vater hat Besuch. Naus, die vom Wald. Naus! Tür zu. Herr Vater. Abbitten durst. Herr Vater. Den Ungehorsam abbitten, sag ich. Ja, was habe ich denn getan? Was? Scheinheilige. Niederkniest. Herr Vater, ich weiß ja nicht... Niederknien. Herr Vater, bei den Jesuiten ist einer... Nachsagen, du Dirndl, was ich dir vorrät! Ja. Ich weiß, dass es meine unauslöschliche Kindespflicht ist. In allem, was mir der Herr Vater anbefiehlt... Den Blinden Gehorsam zu leisten. Nein! Was? Nein, nicht den Schertleinsöder. Tochter, ich stehe ihm im Wort. Tochter, ich sag dir eher. Verschwör's nicht, der Herr Vater. Herr Rat, es ist was passiert. Was rumpelst denn da rein? Es ist wichtig. Der Wilderer. Was für ein Wilderer? Der aus der Schmelz, den wir hätten abliefern sollen. Der ist nicht mehr da. Auskommen ist er. Was? Nicht mehr da? Er geht gerade gescheit. Er ist uns in Kirch. Herr Siel hat er genommen. Eine Freistatt in der Kirch. Und? Und die Tieren haben mir gepasst. Mir und die Stadtsoldaten. Ja, dann ist uns lang wohnen. Wir gehen in die Kirche, schauen überall nach, in jeden Beichtstuhl. Mit dem Altar. Er ist einfach nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Schipsen! Im Kloster ist er halb versteckt bei den Jesuiten. Durch die Sakristei. Das haben wir auch gesagt. Gesagt. Und was habt ihr angefangen? Wir haben das ganze Kloster umgestellt. Der kann nicht aus. So. Das kleine Dürl am Inkei auch. Meine Seele. Auf das haben wir vergessen. Sollst du das, la Blöde. Lauf, Bumeißel, lauf das Tür. Meiner Seele, das kann nicht hier. Was tut der Herr Vater jetzt? Ach, zum Pater Rektor gehe ich. Ausliefern müssen sie die Jesuiten, ausliefern. Sonst lasse ich ihnen die Kirche sperren. Herr Vater, er hat aber doch nichts Unrechts getan. Ach, was auf die Oberhaus kommt er? Ein Jahr Schanzen in Eisen. Herr Vater, Herr Vater. Oh mein, der Herr Vater fangt ihn. Nein. Der Herr Vater fangt ihn nicht, denn der Peter Scheibelreiter ist schon längst auf und davon und wieder hinein in den Wald, nach der Schmelz zu. Da steht ein Wirtshaus, breit und mächtig, nahebei bei der Kirchen, wie es zu Lande der Brauch. Drinnen in der Wirtsstuben sitzen die Bauern, die in der Passauer Stadt waren und rein gar nichts haben ausrichten können. Die böhmische Mare, die Schenkmagd hat das Bier vor sie hingestellt. Aber weil draußen die Totenglocke läutet, haben sie die Hüte abgenommen und sagen dem Abgeschiedenen das Gebet. Herr, gib ihm die ewige Ruhe. Und das ewige Licht leuchte ihm. Herr, lass ihn ruhen in Frieden. Amen. Was für einen Groms, ey? Den alten Zwinghammer, den Bauern in der Röd. An was er gestorben ist? Eine Wildsau hat ihn gestoßen im Wald, der das Grasset geräumt hat. Und rot und tot ist er gewesen. Nein. 3 Tage hat er noch geschrien. Hättest du geschlagen, du Wildsau, wäre eine Chance gekommen auf der Oberhaus. Bleibt ein Ding. An großen Wind bleibt's. Wenn er bloß da hockt und die eigene Not anschaut oder anbieten geht, dass er euch ausjagt und hernach noch sein Bier saufen. Oh mei, geht der Wind im Wald, geht im Wald so kalt, friert der Apfel die Birn, dem Bauern das Hirn heißt bei uns und ist so. Ist schon weg, in Kammer. Was war's denn das so? Das aus dem Bämischen, die kann leicht rausreden. Aber recht hat's. Was hat er denn gesagt? Der auf dem Amtshaus. Wildtier, Baumschinter. Sind denn mir nix? Ein Dreck! Geil. Rauber! Mord gesehen! Was schreist den Ronnebauer und schießt das Bier über den Tisch? Der Bohn soll saufen, das Kurwasser. Das ist richtig. Oder der gnädige Herr selber. Herr Gott? Ja? Aufputzen in der Stumm. Komm schon. Schmeißt dir das Geschirr zusammen, wo ich den Totentrunk hab, ja noch in der Stumm, der saß schaut wie bei den Kohlen brennen. Passt auf, Leute. Gestern ist er selber durch. Der hat's gesagt, in die Lockenhäuser sind die Bauern zusammengekommen. Es riecht sie was. So. Zurting haben sie die große Glocken nicht hergegeben. Ja, Waldsingerin. Ja, und dann hat der gnädige Herr einen Wagen geschickt und seine Knecht. Aber was weißt denn du? Der Weberfeidl sagt's. Gekauft haben's, die Knecht sind davor und der Wagen ist verbrennt. Er verschwindet. Ja. Helfen müsst uns einer. Wir waren völlig nur. Hey, hocken die Leute im Wirtshaus und drüben fährt einer in die Krumm. Ja. Wollt's dem Toten das Fegfeuer schieren? Heidenvolk. Ist denn schon so weit? Der Pfarrherr hat ihn das zweimal ausgewassert. Ja. Das Totenbrett ist ihm schon weggenommen. Unter dem Leib, dem Kalten. Ich komm schon. Bloß den Rock lege noch an. Und hier? Jetzt die Hosen lüften von der Bank. Wer bleibt in dem Wirt sein Stumm, wenn einer abgeht in die Grund, dem fault das Korn? Den beißen die Fisch Dann scheißen die Teufel auf den Tisch. Gib mir. Dass uns der toten Vogel nicht in die Kammer schreit. Treibt dich der Tote herum, Schäpsin. Die Abgeschiedenen heißen mir nimmer Buten gehen. Es sind die Lebendigen. Hä? Was fragst du nicht? Weil es mich nicht beißt. Dein Schatz, lass dir einen guten Gruß sagen. Mein Schatz? Was für einer? Der Schmied? Hä? Das Fenster lass offen bei der Nacht. Den Riegel werf ich vor, sagst ihm. Stehst nur immer auf den Jungmüller an. Der mag keine Bämische. Dich voraus nicht. Wer sagt's dir? Ich schmeck's aus der Luft. Mir graust vor dem Schmied. Stark ist er. Wie ein Baum. Ich mag ihn nicht. Bämischer Zoch. Auf den Müller kannst warten. Der tut Schanzen auf der Oberhaus. Nix weißt, Hexalte. Auskommen ist er. Auskommen? Drum. Bitte! Holy Geister! Schäpsin, alter Besen. Schrägst vom Lewintigen. Bitte! Ist das Haus ausgestorben? Auf der Leich sind's. Vor mal da steh. Ein altes Leid so in die große Angst springen. Ich geh! Was ist? Ich mach nur die Tür zu. Die Hex schnuffelt herum. Sitz nieder. Ein Seimer hat's erzählt, wie du denen davon bist, durch das Tierl bei den Jesuiten. So. Ja, und dass du mit den Bauern aus dem Wald etwas anstehen willst. Ja. Was hast? Rätst nix, deizt nix? Bist mit? Hetzen deren Sohn. Weißt was? Bleib's da. Ich versteck dich da in meiner Kammer. Bei dir? Ja. Brauchst nimmer hetzen. Soll schön sein. Ach so. Was ist dir? Nix. Ach, bist einer. Marei. Bleibst. Hast ein Herz, du? Ein wechselnd. Ein rotes Gruß. Sag. Spinnst? Kann sein. Wo willst du aus? Heim auf den Sprung. Kannst nicht. Was? Die Mühl haben's zugesperrt, versiegelt. Versiegelt? Ja, und zwei stehen wach, die packen dich. Na dann. Heim kannst nicht. Da bleiben willst nicht. Ja, wirst halt wieder in den Wald müssen. Ja. Marei, den Trunk richten, gleich kommen's. Ja, lauf ich schon. Der Peter. Die alte Schäpsin schreit schon ganz nur herum, dass du da bist. So. Bleibst auf dem Totentrunk. Ich muss weiter. Nur auf ein kleines End wird's doch gehen. So scharf werden sie nicht sein hinter deiner. Leicht kann man gleich was ausdiskurieren. Sind viel beieinander heute. Auch die aus den Waldhäusern. Mit denen müsst ihr reden. Also, sitz dich nieder. Ah, sie kommen schon. Muss den Leichendruck anzagen, das Totenbrett grüßen. Peter, wenn du nicht mehr raus weißt, die alte Hammerschmieden im Dobelholz steht leer, da find dich keiner und ist nicht weit. Ja. Leg das Brot auf und stell den Krug daneben. Ja, mach schon. Heb still, sie sind schon draußen. Wer ist vor der Tür? Du auf! Du auf! Was ist dein Begehr? Ich trag den Toten vor mir her. Ich will ihn in dein Haus einheben, damit wir ihm trinken das ewige Leben. Mein Haus und Dach lassen den Toten grüßen. Tritt herein mit englischen Füßen. Jetzt geht die Tür auf. Der Totengräber tritt ein. Und schlagt die Tür hinter sich rasch zu. Er trägt das mannshohe Totenbrett vor sich, steif und feierlich. Darauf ist in Haupteshöhe ein Kreuz gemalt. Darunter steht Leonhard Zwinghammer, Bauer aus der Öd. Ich sag den großen Vergeltsgott an, dass du einlassest mich, Totenmann. Führ mich an Tisch und Bank und tu vor mich Brot und den süßen Trank. Der Wirt und der Totengräber nehmen das Totenbrett, tragen es aufrecht an den Tisch, stellen es dort an den Ehrenplatz und rücken Brot und Krug zurecht. Der Totengräber bleibt hinter dem Brett stehen. Gut oder bös, was draußen steht, tu das Maul auf, nenn dich und red. Die Anverwandten mit der traurigen Zeit wollen dem Toten trinken den Bescheid. Das Weib, das ehelich hat getragen seinen Namen und der leibige Sohn aus dem seinigen Samen. Dass der Tote nicht allein, soll die Verwandtschaft treten ein. Wieder öffnet sich die Türe. Herein tritt die alte Zwinghammerin, des toten Eheweib, starr und unbeweglich. Ihr folgt, groß und wie versteinert, der Sohn Engelmar. Schweigend gehen sie zum Tisch und nehmen zu rechten und linken des Totenbretts Platz. Die Bauern und Bäuerinnen kommen herein, dunkel und ernst. Auch sie setzen sich jetzt der Reihe nach nieder. Die Kucheldirn steht mit einem brennenden Licht an der Wand. Der Totengräber tut den Hut herunter, nimmt den Krug und spricht. Ich, der allhi abgeschiedene Leonhard Zwinghammer, Bauer aus der Öd, der von einer Wildsau bin gestoßen worden in das andere Leben, danke ab die Anverwandten und die Freundschaft für Bartuch, Segen und die große Leich und bitte um eine fromme Erinnerung in der nachfahrenden Zeit und hebe den Krug und trinke mir den Totentrunk zu meinem besseren Angedenken. Er trinkt einen tiefen, langen Zug, stellt den Krug dann vor den Sohn und setzt den Hut wieder auf. Die Kucheldirn löscht das Licht und verschwindet hinaus. Der Sohn Engelmar entblößt das Haupt, ergreift den Krug und sagt, Vater, von dem himmlischen Wein, jeden Tag schenkt dir tausendmal ein. Jetzt trinkt auch er, dann schiebt er den Krug seiner Mutter zu. Da, Mutter. Nein, nichts trinke von dem da. Es soll mir wer auf den Todnacker weisen. Hinsitzen möchte ich an sein Krumm. Vor dem Totenbrett, da graust mir. Heute auf mich, Zwinghammerin. Ich erheb die leicht. Vergeht's gut, Dirndl. Am goldenen Kamm soll dir der Engel auf das Kopfpolster legen. Wenn wir ein Waldrecht hätten, da kein Totengräber heute am Tisch stehen. Wem sagst du das? Uns? Wenn wir einen Bischof hätten und nicht einen Jagdherrn, war für die Bauern die gute Zeit. Hängen den Baum voll Äpfel, voll Birn, das Gras da für Kuh und Ochs, das Korn fürs Brot und nicht für die Hirschen und Sauen zum Verunehren. Bären hat er kommen lassen aus dem Krawattischen, die sollen frei laufen am Losen, damit sie unseren Honig aussaufen und die Immen verstören und die Kindlein zertatzen. Ja. Bischofsheim tragt einen Jägerhut. Ein Segen teilt er aus mit dem Hirschfänger, dem Blanken. Und der Büchsenkugel schaut er öfter so wie die heilige Hostie. Er schreit nur lauter. Du bist schon abgestift von Haus und Hof, aber wir haben noch gut und doch, dass er uns die auch noch nimmt. Bald, dass er nicht aus was hast. Alles liegt in seiner Hand. Das Wasser, die Fisch, die Vögel, der ganze Wald, alles. Eine Wildsau schickt er dir und du darfst dich nicht rühren dagegen. Gerade für ein Totenbrett. Da schenkt er das Holz. Da, Totengraber, schneid's ein, da ins Brett. Gestorben bei seiner Wildsau und dem gnädigen Herrn alles so gefallen hat. Schneid zu, ich halt. Jeden Stich soll er spüren. Geh, Rikard, tot sind. Er weiß ja nicht. Na, soll er sich kümmern. Wenn einer einen Fisch fängt, weil er der Hunger hochschreit, weiß er's auch gleich. Er soll sich kümmern. Es müsst ihr ihm halt wer sagen. Ihm sagen? In der Schreibstube weisen's die, und da steht einer und redt, als war mir nix als wie Raubers gesehen, als ein unflater Stinkerter. Zwingen müsst man. Zwingen? Ha, wo er das Pulver hat und die Kanone und die Soldaten, die in Christenmenschen angingen. Auf die Soldaten und jägerischen pfeifen wir. Und auf Kugel und Blei gerade so. Wir zwingen auch anders. Ich will nicht, dass Rebell wird in meiner Stumm. Wenn's wer Vortrag kann, nicht der Landstraßen einen guten Bruder ansagen. Das Mai halt wird genau, wenn's die Hosen voll hast. Hörst nichts nachher. Was Geschichte? So viel sind wir, dass die Oberhauser schrickt, wenn wir kommen. Wir alle vom Wald. Die Leute, die Bauern, die Häusler. in die Passauer Stadt, vor den gnädigen Herrn. Dann wird er uns hören müssen, wenn wir einrücken auf die vier Straßen und das Waldlied singen. Wir haben kein Schloss, wir sind vom Wald, kein Knecht und Trost, wir sind vom Wald und haben die Herren Gold und Gewalt. Wir haben ja viel mehr, wir haben den Wald. Es müssten alle Waldleute dabei sein. Ja, und dann schreiben wir vor dem Neuschloss, bis er unser Waldrecht herausgibt, ein Neues. Na gut, da brauchen wir keine Stutzen und Messer. Da tragen wir unsere Kruzifixe mit. Die Heiligen holen wir aus unseren Kirchen und halten sie ihm vor die Augen, dass sie ihm die Schande übers Gesicht schießt, was er angefangen hat mit uns, mit dem Wald. Reiter, gewiss der Außenzanz, mit roten Schabracken und Spieß, ellenlange und zwar ganz wilde voraus. Bitte, dich wollen sie einfangen. In alle Heißarenas. Schweißhund. Reik und keiner. Keine Gewalt dort da herin, dass mir das Haus niederbrennen. Zurück die Messer weg. Ich brauch keinen, der sticht. Die fangen mich heute auch nicht. Da kommst du nicht mehr aus, beim Pfarrer Flaffer schon. Ich versteck dich, geschwind. In meine Kammer soll mir keiner hereinfahren, die Bischöflichen. Komm, Peter, komm. Finden Wahnsinn da drin, muss ich das Elend sehen. Nicht. Schaff ein Met. Ich soll das Maul sauber bleiben. Wir lassen kein Wertel nicht aus, wir halten weiter an Toten drum. Huck's wieder. Da hockt es ja. Wo ist er? Habt ihr ihn versteckt? Was wollt's? Wo der Kerl ist. Der Wilderer. Bei uns gibt's keine Wilderer. Die Weiberleute sind nicht gefragt. Wer ist der Wirt? Die Herren suchen wem? Gibst ihn gutwillig raus. Ich weiß nichts. Such ihn dir selber, wenn du's nicht glaubst. Vielleicht droben? Bleib du herund. Ich schau auf. Was machen die da? Die Bauern? Gestorben ist einer. Den Leichentrunk halten's. So. Ist er gut, der Met bei dir? Rühr ein Messwein, ein Süßer. Möcht der Herr trinken? Na ja. Oben ist nix. Schafft schon wieder. Ach, bei der Hitz. Was ist in der Kammer? Das ist meine Kammer. Aufmacher. Meine Kammer geht niemand nichts an. Aufmacher, sag ich. Da ist er drin. Weg von der Tiere! Bitte, dame Schweiberleid. Auskommen ist er. Beim Fenster. Da lauft er. Auf dem Wald zu. Wo? Am Waldränder. Soldaten. Ich wollen. Aufhopfen. Sie fangen ihn nicht. Sie fangen ihn nicht. Hoch liegt die Oberhaus über der Passauer Stadt. Nach Süden geht der Blick weit über fruchtbares Land. Nach Mitternacht sieht man den Wald. Groß, heidig. Eine grüne Samthaut über den Bergen, die so schwere Namen haben wie Rachel, Ossa, Lusen und Arber. Und das ist dem gnädigen Herrn sein Herz liebstes und fröhlichstes, der Wald, und drinnen zu jagen. Und ein Tag ist heut wie von Diamanten geschliffen, und in der ganzen Oberhaus eine Unruhe, ein Fieber. Im großen Vorsaal steht die Livree, der Leibkammerdiener, der Büchsenspanner und was so zu einer hochfürstlichen Haushaltung halt alles gehört. Und warten. Eine Ungeduld ist da wie vor etwas Schönem, auf das man lang gewartet hat. Aber auch eine Ungeduld vor müßigen und ärgerhaften Sachen, die man schnell überspringen möchte. Und genauso rennt der Herr von Purchrottner in den Saal. Ist das Ross von einem Schreiber noch nicht da auf der Oberhaus? Der gnädige Herr ist schon über dem Frühstück und ich habe keine Akta. Der Schreiber ist noch nicht in der Antichambre. Aber einer geht auf und ab draußen, ein Jesuitischer. So. Scheint's, dass er bestellt der ist. Der soll warten und der Schreiber, wenn er kommt, dann schickt's nach meiner. Ist gut. Die Fenster auf. Der Fürst möchte gute Luft. Ein Tag ist heut, als ob 1000 Engel in der Luft sitzen und ihren Atem hergeben. So gut. Der Teufel hat sich aufgesetzt, die Oberhaus so hoch über die Passauer Stadt. Das Hemd biegt mir auf der Haut, so treibt die Sonne das Wasser heraus. Wenn du den Herrn Rat siehst, wirst du noch mehr heraustreiben? Hat er wieder den guten Tag? So, ist er endlich da. Hat er wieder mit einem Weiberleid von der Überfahrt gehabt die ganze Zeit, hä? Meiner Herr Rat, bei der Hitze ist mir ein Weiberkittel direkt zwider. Die Akta. Es sind schon da, auf dem Tisch. Und das Dirndl? Hat's noch eine rechte Aufführung gemacht? Gar nix. Aus der Kutschen noch wispert mir die hochgräfliche Fräulein von Dommelstadl ins Ohr. Ich soll's dem Herrn Raut ausrichten, ja? Dass alles gut sei und in der schönsten Ordnung. In der schönsten Ordnung? Ja. Ja, ein Glück. Meinen untertänigsten Respekt, Herr Raut. Der Herr Fürst wird gleich da sein. Ja, ja, ich weiß schon. Warte draußen, Hagerer, dabei im Vorsaal für die Protokolle hernach. Jawohl, Herr Raut. Seine hochfürstliche Gnaden, der Herr Kardinal. Wenn der Türmer ein Jäger kommt, dann schickt ihn herein, auf der Stelle, wie er ist. Und wen ich auch gerade herin habe. Er ist angesagt für heute. Der hochwürdige Herr Rektor von den Jesuiten, gnädiger Herr. Ja, ich werde dann nach ihm schicken. Die Livree kann verschwinden. Ah, wenn jetzt noch die Hörner blasen täten, dann wäre der Tag eine Litanei wert. Aber die Türnauer, die machen einen Hirschen erst aus, wann er ihnen die Haustür eintritt. Die hätten Domherren werden sollen und keine Jägerischen. Oft ist da auch die Frau Fortuna, die den Waldleuten eine Nasen dreht. Das Wild verschlürft sich. Ja, und dann ist es auch wegen der Bauern. Mit den Bauern, was ist da? Ich hab da eine Meldung. Feuer zünden's an bei der Nacht, wegen der Felder. Feuer, die höher sind als ein Haus. Dass es Tag wird mitten bei der Nacht und das Wild vertreibt. Jetzt habe ich ihnen die Fron geschenkt. Das Scharwerken ist auch kaum mehr einen Fingerhut voll wert. Bloß das bisschen Straßenbauern für die Säumerweg. Und das Aufbieten für die Treibjagden. Die machen mir Köpfchen, die waldlerischen Dickschädel. Kein Tag geht um, ohne dass sie nicht fürstellig werden. Und ein ums andermal hängt ihnen das Maul lose auf. Wer mein Wild vertreibt, will mich ausjagen. In der Oberhaus ist der Platz noch groß für elende Hantierer. Ich werde das Fürstentum nimmer den Wilderern und Baumschindern anheimgeben. Wann die eiserne Köpfe aufsetzen, habe ich eiserne Klingen. Und mit der Zeit beißen die schärfer. Ihr den Wald zum Verdruss machen wollen? Ach, kein Wörtel mehr davon. Seh her zu, wie er denen das grobe Tuch auszieht. Ihm steht der Zorn besser an als mir. Der gnädige Herr hat eine hohe Meinung von der meinigen Person. Aber die Bauern helfen zusammen, wie die Kletten. Seit 8 Tagen bin ich hinter einem her. Und sie verstecken ihn, wo sie nur gerade können. Einen Wildfrevler? Ja, denselbigen, den die Jesuiten haben auslassen. Ach was, denselbigen? Und wenn's nur das Verstecken wäre. Botschaften sind mir zukommen, gnädiger Herr, dass sie heimlich sich versprechen für ein rebellisch Aufbegehren. Was? Aufrebell? Die Pinkerl war die bäuerische. Vielleicht gleich gar neue Kaiserreich gründen. Was? Wo keiner dem anderen fürstehen darf. Allesamt gleich sind. Jeder ein Kaiser. Den Papierfetzen habe ich gefunden heute früh. Mit einem Nagel an der Haustür. Ein Prangerzettel, hä? Ja. Vorlesen. Gnädiger Herr. Vorlesen, sage ich, druck's ja nicht herum, einen Wisch fürchte ich nicht. Damit tun wir kund, dass wir bald den Passauer Wolf austreiben, weil er den Wald unehrt und abhauset. Sonst nichts, keine Unterschrift. Den Wald verunehren. Abhausen, das soll ich, meinen Wald. Gnädiger Herr. Schweige, weil ich das Brennen abgestellt habe, das Pecheln, die Unarten. Und wie heißen Sie mich? Den. Hab schon gehört, sowas merkt sich leicht. Der Passauer Wolf. Da steht's, gnädiger Herr. Gut, wer mich so tauft, darf das Wasser nicht scheuen. Lasse es anschlagen bis in die hinterste Hütten, dass ich jeglichem Frevel an Wild und Wald von jetzt an mit der gepanzerten Faust das Genick abdrück. Und wann ich ganze Dörfer müsst abstiften. Wer den Wolf schreit, kann ihn haben. So. Und damit zu Ende mit der Sache. Den Blitz schlage ich selber. Das Donnern und Hageln muss er anstellen. Solange es nicht die Mode ist, dass der Fürst seinen eigenen Büttel macht. Hat er es kapiert? Aufs Wort, gnädiger Herr. Verhalt er sich noch auf der Oberhaus, bis der Türnauer kommt. Vielleicht gibt's was anzugeben für die Jagd. Steh ganz zu Diensten, Ihre Gnaden. Was er mir noch verraten kann. Ja. Na, wie steht die Hochzeit? Hat er das Mädel schon bald unter der Haube? Ich bin glücklich, Euer Gnaden. Heute in aller Früh ist die meinige Tochter in der Karossen ausgefahren worden. Zum Herrn Grafen Ulysses. Mhm. Auf ein Anschauen. Also... Gerade heraus, was ich's ihm sag. Weil ich das Dirndl wär, ich hätte ihn nicht als Geschenkter genommen, den Schertleinsöder. Ist er denn gleich mit Hui und davon auf ihn geflogen? Gnädiger Herr, ich habe meine Tochter in allem Gehorsam aufgezogen. Na ja, schön, mach es mit sich selber aus. Und dann weiß man ja doch nicht, wie es hinter dem Herzpinkel ausschaut von so einer Mädel. Tja, man weiß es halt nicht. Jetzt kann er gehen. Ja. Den Jesuiten lassen wir herein. Jawohl, euer Gnaden. Der hochwürdige Herr Rektor. Euer Eminenz haben mich heraufbefohlen. Behüt uns. Gebeten haben wir. Gebeten. Euer Eminenz Wunsch steht einem Befehl nichts nach. Weg darüber. Die Sessel sind gut auf der Oberhaus. Das Holz kommt aus dem Türkischen, der Damast aus Mailand. Nimmt Platz. Wenn euer Eminenz aber als stehend... An unsere Besonderheiten muss er sich gewöhnen. Es ist nicht immer leicht. Er hat sich also abgefunden, ja. Er kennt das Recht in unserem Lager. Ich erheb feierlich Einspruch gegen die Willkür, die unsere Kirche zusperrt und die Güter der Gnade hinter die Riegel stößt. Ich erheb Einspruch. Wenn man sich insgemein macht mit dem Pack, ihm eine Freistatt gibt und uns einen Haken schlägt, fliegt ein Einspruch ab wie Staub, den man vom Koller schüttelt. Es gibt keinen mächtigen Herrn, der das Recht der Freistatt nicht achtet. Reden wir von nichts als dem Jagdfrevler, ja? Pater Rektor, er hat allem, was Unbotmäßigkeit gegen uns war, offener und heimlicher in seiner Kirche das Asyl gegeben. Wir sind den christlichen Seelen nachgelaufen und haben sie eingesammelt. Der Herr im Bistum obliegt einem anderen Tagwerk. Schau er mich an, wenn er das ausspricht. Euer Eminenz Auge fehlt keinen Hirschen, findet den Reiher in der höchsten Luft. Aber die ewige Seele dürstet nach anderem als Pulverdampf und einem blutigen Hirschfänger. Das hat er oft genug von der Kanzel herab erzählen lassen. Euer Eminenz haben es erfahren, aber nach dem Gegenteil gehandelt. Euer Eminenz tragen den Purpur weniger als das Kleid des geistlichen Wohlstandes, denn als Überwurf über das Panzerhemd. Euer Eminenz haben vor alle anderen Würden und Ämter die Leidenschaft des Weidmanns gesetzt. Ja, und? Nicht, dass ich sie als eine verwerfliche kennzeichnen möchte, aber wenn sie das Maß überspannt, sich zum Maß aller Dinge, aller Ämter und Würden aufwirft, dann ist die Stunde nicht mehr weit, wo nicht nur das geistliche Reich Abbruch erleidet, sondern auch die Örter und Landschaften mitsamt allen Ständen. Die Jagdflinte verwünschen und nach einem gesegneteren Krummstab soll. Genug! Wir haben seiner Beredsamkeit länger das Ohr aufgetan, als sie es wert war. Von wann an nimmt er, der einer meiner geistlichen Handlanger sein soll, die Verwegenheit, einer meiner Richter zu sein? Sind wir ein Tyrann? Was weiß er von den Dingen, die er da redet? Kennt er einen Hirschen anders da als zerwirkt und auf der Tafel mit einem Paradeisapfel im Maul? Weiß er, was das ist? Der Wald! Hat er schon einmal auf einem Gaul gesessen? Was will er wissen von uns, wenn er das nicht getan hat? Ah, sieh er hinunter in unsere Passauer Stadt. Unser allerliebstes Kleinod, wie die Türme dastehen, die Salzplätten ausfrachten, die Messerschmieden klingeln. Da sollen wir der Tyrann sein. Hat er das alles, den Wald, die Stadt, so lieb, als wir tun? Hat er aus einem lauteren Herzen herausgeredet, oder... Eminenz! Wir wissen es besser. Kennt er dies Schreiben? Ein Schreiben? Ein Schreiben von ihm. Er schreibt daheim tückischerweise nach Rom, verleumdet uns, will uns den Fallstrick drehen. Eminenz! Schweige! Er hat vergessen, dass wir nicht nur sein geistlicher Oberhirt sind, sondern auch sein Landesherr. Was er damit treiben wollte, ist Verrat. Abfangen haben wir ihn lassen, den Brief. Und nun wissen wir, dass er nicht der Erste war. Aber wer glaubt, uns bekehren zu müssen, sollte sich einen anderen Weg aussuchen. Heimlicherweise nach der Herrschaft trachten in unserem Bistum. Das war die Komödie, die hier angespielt wurde. Weiß er nun, warum wir seine Kirche versperrt haben? Wir lassen es nicht zu, dass man mit Mitteln, die wir verwerfen, gegen uns arbeitet. Wir haben seine Heiligkeit berichtet und seine Heiligkeit hat uns Recht gegeben. So, Und nun kann er reden. Euer Eminenz, sehen mich an wie einen Abtrünnigen. Ich möchte aber Eurer Eminenz versichern, dass uns zu dem verhängnisvollen Schritt nichts trieb als die lautere Sorge um das Heil der Religion. Dass wir dem Ansehen Ihrer Person Abbruch taten, schmerzten uns, aber wir sahen in der Not keinen anderen Ausweg mehr. So bitter für mich und meine Mitbrüder das Urteil sein mag, um der größeren Einsicht willen, unterwerfen wir uns. Seine Heiligkeit hat uns in einem besonderen Briefe mitgeteilt, dass... Gnädiger Herr, der Thürnauer Jäger ist da. Herein, was? Bringt Jäger! Heute früher, in der Neuwald hinten, auf einmal geben die Hunde laut und wie ein Bam bricht der Hirsch durch die Stauden. Ein Gestänk, euer Gnaden, dass man einen Rauchmantel dran aufhängen kann. Endlich, die erste frohe Zeitung heute. Lass dir im Voraus einen Krug Ungarischen geben für den scharfen Ritt. Dann halt dich bereit, wir reiten auf der Stelle. Pfarrer, den Herrn Rat. Jawohl, gnädiger Herr. Und den Schimmel, den türkischen Satteln, die Hund anleinen und in den Hof führen. Befehlen, euer Gnaden, das Große treiben. Das Kleine für heute, den Aufbruch blasen lassen. Die ganze Passauer Stadt soll wissen, dass der Fürst einen guten Tag hat. Die Aufträge, euer Gnaden. Den Domkapitel ausrichten, die Sitzung heute fällt aus. Das schreibt man Ihre kaiserliche Majestät. Soll mir ein Kurier nachbringen zum Siegeln. Ach so, der hochwürdige Herr Rektor, ja, ihn hätte ich bald vergessen, aber ich bin jetzt pressiert. Der Hofkamerad wird Ihnen den Entscheid seiner Heiligkeit und unsere Beschlüsse mitteilen. Ich bitte den Herrn Hofkamerad, seinen Auftrag zu erledigen. Ja, es heißt da in dem Schreiben, seine Heiligkeit gebietet, dass der Orden der Gesellschaft Jesu im Bereich des Fürstbistums Passau gänzlich aufzulösen ist und seine Mitglieder in den Weltpriesterstand zu versetzen sind. Ja, ich weiß, es muss sein wie ein Schwert, schneidig, aber es steht da. Ist gut. Hat er noch etwas? Die Instruktion seiner Eminenz. Mag er lesen. Allen Mitgliedern der nunmehr erloschenen Sozietät wird erklärt, dass sie von jetzt an unter der Gerichtsbarkeit seiner Eminenz stehen. Vom Gotteshaus, dem Kollegium und allem beweglichen und unbeweglichen Vermögen des Ordens wird im Namen des Fürstbischofs Besitz genommen. Die Mitglieder mögen bis auf Weiteres in Ergebung in den göttlichen Willen und im Vertrauen auf die besondere Gnade seiner Eminenz verharren. Gezeichnet Firmian. Euer Hochwürden können gewisslich hoffen. Tröst er mich nicht. Er hat getan, was ihm aufgetragen. Der Fürst hat getan, was ihm im Herzensgrund recht dünkte. Da ist nichts mehr weg oder zuzusagen. Was wir wollten, war nicht weniger gut, aber der Weg war falsch. Vielleicht findet einer den Rechten. Ich hoffe es um des Fürsten willen. Sag er ihm, ich bin ohne Bitterkeit. Sag er ihm das. Ja. Und nun kann ich wohl gehen. Und jetzt lassen Sie mich da hinein, ja? Nein, das ist mir ganz egal. Herr Rat? Ja? Herr Rat? Was ist denn? Das Fräulein von Dommelstadl ist draußen. Was? Und möchte mit dem Herrn Rat auf der Stelle reden. Ja. Ich weiß nicht, ob es angenehm ist. Ja, natürlich. Was will sie denn? Nein, aber nein, nicht einlassen! Wo es um Tod und Leben geht. Was ist denn passiert? Dass ich da bin, dass mir der Kopf noch auf dem Hals sitzt, ist ein Wunder. Herr Rat, einen Schrecken habe ich, dass mir das Blut dick läuft. Ja, erzähl sie doch. Ausschauen muss ich, wie die heilige Kümmernis. Oh, ich kann nicht mehr. Es ist alles aus. Um Himmels Willen sind denn die Rossscheu geworden? Haben sie einen Wagen umgeschmissen? Red sie doch. Riech Wasser. Na, schneller Riechflasche. Da hörst du nicht Lauf. Sie fällt von der Luft. Ein Ingwerwein, ein Lebenswasser. Holzstück, ihr rennt's doch. Rauf da, Fräulein, schon mit dem Fegfeuer. Und die stehen da wie die jungen Hund. Eine Riechflasche. Ach, da noch. Schnell. Ja. So. Ja. Was passiert ist, so rät sie schon, die Fräulein. Ich bin untröstlich, was der Herr Rat von mir denken wird. Was ich denk gar nichts. Nur rät sie endlich. Das Fräulein Regina ist verschwunden. Was, die Die meinige Tochter? Ja, weg, einfach weg. Ja, aber sie ist doch mit dir gefahren in der Kutsche. Ja, bis an die Leiten, da wo der Wald an die Straße kommt. Ja und? Und da sagt die Fräulein, ich sollt halten lassen, sie müsst raus. Ja, ich verstehe schon. Und es ging grad gut, weil so viel Buschen am Weg stehen. Ja? Ich lass halten. Und weil die Mannerleut keine Augenzucht haben und wegen der Schicklichkeit, sag ich dem Kutscher, er soll ein Stück vorausfahren und die Reiter mit. Und dann warte ich im Wagen. Ja, und? Und wie es so lang dauert, da kommt mir die Angst. Ich lauf zurück und schrei. Ich hör nix. Ich lauf in den Wald. Da, mein Gewand ist derangiert von den Hecken. Ja, schon recht, weiter. Nix von der Fräulein, gar nix. Ich ruf alle Heiligen, ich hol die Reiter. Wir suchen eine geschlagene Stund. Wir schreien den Wald aus. Nix. Was? Die Fräulein Regina ist verschwunden. Das gibt's doch gar nicht. Ich lass die Reiter weitersuchen. Der Kutscher sprengt die Geulen schier zu Tod. Und jetzt bin ich da und die Bagage von einer Livree hat mich nicht einmal wollen hereinlassen. Meine Seele. Das Dirndl ist umgebracht worden. Mein Wein, ihr werdet schlecht. Nein, nix umgebracht. Wie ich zurückfahre, ich hab keinen Herzschlag mehr gespürt. Da liegt auf dem Boden von der Kutschen der Zettel da. Von der Fräulein Regina. Ich sehe nichts mehr, ich habe schon die schwarzen Augenfleck. Lese sie vor. Meinem Herrn Vater zu wissen, dass ich mich nicht zwingen lasse zum Ehestand mit einem, den ich nicht mag. Oh. Und er mich suchen kann, bis er sich den Schertleins Öder hat aus dem Kopf geschlagen. Mich trifft der Schlag. Und der Schertleins Öder wartet auf die Braut dabei. Ja. Dieses Lausdirndl haut mir noch die Verlobung in Scherben. Der Dickschädel, der Grüne. Los, fahren Sie. Ja. Was die Geul hergeben zum Grafen. Sag sie ihm, die Tochter wäre krank. Ja. Oder was weiß ich. Ja. Ich weiß nicht, nur halt sie ihn hin. Ja. Und in der guten Laune. Ja. Und ihr anderen, ihr schickt Soldaten an die Leiten, ein 50 jedes Gras soll ins Umkehren, nach einem Weiberkittel. Und dann holt's mich. Ich bring sie zu dem Hochzeiter und wann ich sie in eiserne Ketten nehmen müsst, ich bring sie ihm. Groß ist der Wald, und die Hörner, die durch ihn klingen, sind ein klein Ding gegen seine Mächtigkeit. Und der Kardinal, der auf der Jagd nach den breitstängigen Hirschen ist, läuft im grünen Jagdkoller nur als ein kleines Menschlein drin herum. Und all seine Begleitschaft kann ihn nicht größer machen. Der Wald fängt ihn ein. Die Bäume, die Dickichter, das Gestrauchet. Die Wurzeln, sie sind alle größer, mächtiger als er. Tief im Dobelholz unten am Wasser steht die alte Hammerschmiede. Sie ist verlassen, verödet, weil's der Passauer Wolf so haben will. Das Wasserrad, das den mächtigen Eisenhammer hebt, ist angefault und steht still. Keine Sensen und Äxte schlagt er mehr zurecht, der große Hammer. Auf dem Amboss drinnen hockt die böhmische Marei, stolziert und spreizt die nackten Schenkel, wippt mit den Holzschuhen und redet mit dem Peter. Der hantiert im Verschlag daneben, wo seine Liegestatt ist, ein Haufen Stroh. Nicht einen Hosensack voll Ansprach hat man mit dir. Mit einem Stummerl ist besser reden. Sagst dem Rammelsberger am Vergeltskott für das Essen, den musst. Lauft man sich die Brennnessel an die Füße, die Dörren in den Kittel. Nicht einmal, dass du einen anschaust dafür. Hast du noch was zum Ausrichten? Ich sag nichts mehr. Na, das Schweiberleid. Soll dir jeden Botengang abkaufen? Hab halt keinen Guster. Alle anderen machen das große Griss um mich. Nur bei dir, wenn ich reinkomm, da bin ich die schlechte Luft. Brauchst mir dein Gnierfleisch nicht so herzahlen. Das macht mir nichts. Ist halt so. Die Bauern kommen noch heute wegen der Passauer Sach. Du sollst am Graben warten, wenn's finster ist mit der Laterne, weil der Steig bei der Nacht schlecht gehen ist und sie ihn nicht kennen. Na also, das ist wenigstens ein Ried. Saukalter bist. Oder hast du andere? Andere? Geh heim jetzt gescheiter. Ein Buckel soll's haben und über Zwerg schauen. Eine solche wünsch ich dir, du Fretter. Naus! Ich geh schon. Nun ist sie weg, die Böhmische mit den nackten Haxen. Und der Peter geht wieder in den Verschlag. Da angelt die Tür wieder auf. Und nun steht die Regina vom Puchrutner mitten in der Hammerschmiede. Das gute Gewand, das sie für den Schertleinsöder hat anziehen müssen, ist vom langen Marschieren durch den Wald recht mitgenommen. Sie schaut angstvoll und doch wie mit einer beklemmenden Seligkeit in dem fast finstern Raum um sich. Brauchst du noch gar eine Laterne, damit ich die Enkel umbringe? Meine Seele, du bist es. Ich hab gemeint, die andere, die Böhmische. Warum schreist denn? Seid's ungut miteinander. Heute Nacht hat man geträumt von dir. Und jetzt bist du da. Auf einmal. Wirklich. Träumt hast? Von mir? Ja. Mitten bei der Nacht wach ich auf. Du stehst draußen vor der Tür. Durchsichtiger als ein junger Engel. Bis ein Riegel auf, du ist vorbei. Leicht bin ich mir selber vorausgelaufen in meinen heimlichen Gedanken. Dass du da bist, ich glaub's noch nicht. Hast sie recht gern? Die Böhmische? Die hat 10 andere, mich nicht. Dich nicht? Gerade das Essen bringt's mir. Ich hab's ja nicht geschafft. Gerade das Essen? Ich bleib bei dir. Ich soll grob da herin. Mir gefällt's. Sitz nieder. Wir stehen, da tragt man die Geister aus dem Haus. Die Guten. Müd bin ich. Die weiten Wege mögen meine Füße nicht. Kommst du aus der Stadt? Ja. Und wie hast du hergefunden zu mir? Ja, sie haben nichts verraten in der Schmetz, wo ich gefragt habe. Aber gehört habe ich, dass eine rausgeht, die was ausrichten. Der bin ich nach. Mhm. Das war die. Gesehen hat's mich nicht. Dann hast du gedacht, die Marei und ich... Mei, am Weinen war ich. Ich bin halt nur jung und dann... Und dann? Peter heißt, haben die gesagt. Ja. Und du? Regina. Regina. Ein Name ist das wie ein färbiges Glas. Was zu essen hätte ich gern. Bin ich ein Unfirm. Hock mich da für dich hier und denk nicht drauf, dass du einen Hunger hast. Ein Dürsten tät mich auch. Ich hab halt gerade ein Brot, das Gesicht, die Fleisch und den Muster. Und das ist mir am Lieben. Schmeckt's? Mhm. Gut ist das Brot. Trinker? Macht einem der rauschig? Hm. Ein mumpfiges Dürsten schaut nichts. Ah, oh, sauer ist er. Das Obst im Wald taugt wenig. Oft ist der Schnee schon da und es hängt noch grün am Ast. Aber schön ist er, der Wald. Früher als ein Kind habe ich gemeint, es sind nichts drin wie Bären und Luchsen. Aber heute bin ich mitten durchgegangen. Dass die deine Leute so allein haben fortlassen? Der Herr Vater weiß nichts. Wie das? Davon bin ich. Hä? Einfach weg? Ja. Also früher habe ich das gesächte Fleisch nicht mehr. Bei dir schmeckt es mir auf einmal. Hat er dir was tun, der Herr Vater? Nein. Aber heiraten hätte ich sollen, einen grauslichen. Ja, aber so einfach davorrennen. Peter? Magst du mich nicht? Die nicht mein. Weißt du, der Herr jetzt... Regina, jetzt bist du da, kann man Schnaufer lang, wo ich doch so langsamer bin. Ich weiß was. Hm? Die Liebe ist ein Himmelspfeil. Sie trifft das Menschenherz in Eil. Sie tut, als wie ein Blitzenschein. Und muss dir schon zu Willen sein. Genau so ist's. Schönes Versl. Ja. Jetzt bin ich fertig. Gut war's, Peter. Schön bist. Ich habe mir das nie ausdenken können, dass ich einmal ein wildfremdes Mannerleid so gern haben tät. Angelt die dir auf? Einige drei? Sagt nichts als, ich bleib da. Nein, auflupfen kann die dich bis an die Decken. Meiner Seele, hat einer reingeschaut? Da beim Fenster? Ist nix. Bloß der Mond hockt auf der Scheibe. Hat die gnarrt. Ich mach ein Licht. Schlafst da drin? Da im Verschlag? Auf dem Stroh? Ist halt nichts anderes da in der Hütte. Ist aber gut's liegen. Auf goldenem Stroh träumt sich's froh, heißt's. Mei, hast zwei Laternen da? Wegen was? Ich muss noch raus halt. Es kommen ein paar. Den Weg soll einer weisen. Daher? Zu uns? Sie bleiben nicht lang. Ist nur was zum Abreden. Ach so. Ja, ich hab schon gehört in der Schmelz. Wegen dem gnädigen Herrn. Ja. Aber bleibst nicht lang. Gerade ein Ertel. Und, Was denn? Gestern raus da in dem Verschlag, gell? Mhm. Brauch dich nicht sehen. Ja. Die verstehen es nicht. Ich möchte nicht, dass Besserin auf die. Ja, bitte. Du, Peter? Hm? So gut bin ich dir. Was will ich dir? Bin bald wieder bei dir. Jetzt steht ein großmächtiger Engel neben meiner und lacht mich an. Kann man das überhaupt sagen, was das ist? In der Herzkammer von der Regina jetzt das Ahnen, das Selige, das Überwältigtsein vom Glück, vom Dasein überhaupt. Sie nimmt das Licht und geht, selber wie ein Engel mit allem frohen Schein, den es in der Welt gibt, auf dem Gesicht, hinüber in dem Verschlag. Langsam geht die Tür wieder auf. Einer tritt ein, der gar nicht dahergehört. Der Passauer Wolf selber, der Graf, Fürstbischof, Kardinal Leopold Ernst von Firmian. Aus ist's, der Herr Fürst. Kennst mich? Bist's wirklich? Aufs Haar. Aber tust ja wie vor einem Teufel. Habt ihr euch verlaufen? Genau das. Bin hinter einem Hirschen gewesen, im Eifer. Und auf einmal war nichts mehr um mich als Wald, die Jagd weit abgekommen. In der Finster habe ich das Licht da gesehen. Vom Jagen, ob man es denkt. Was hast du denkt? Sonst hätte ich dir nicht hereingeschaut in die Hütten. Wie meinst du das? Sie ist arg schlecht. Eine Hammerschmieden, was? Viel Arbeit? Gar keine. Wie das? Hat's der Herr Fürst ja selber verboten? Weil Schlagen das Wild vertreibt. Verfallen tut's? Ach. Drüben, auf der anderen Seite, ist ein Glasschmelz. Die schaut noch wilder her. Ja. Und die Leute? Sie sind fort. Irgendwo. Halt weg aus dem Wald. Meine Seele. Was hast denn? Nix. Aber gehen müsst ihr jetzt. Ah, ich bin müd. Stundenweit gehetzt. Ein Nachtlager will ich da. Es geht aber nicht. Möchtest mir das Asyl verweigern? Ja, rausgehst. Auf der Oberhaus sind deine Asyler. Hoi, Dirndl. Bist närrisch geworden. Herr Fürst, um alles in der Welt, ich bitte fortgehen. Ach so, da drüben in dem Verschlag hast einen Versteckter, einen Liebhaber, was? Treibst das Wild damit? Oh mei. Hab ich dich aufgescheucht. Merk's jetzt erst. Das Gewand. Bist keine Bäuerische. Ist schon spät. Da kommt, um Himmels Willen, kein Wörtel reden. Da kommt rein. Was kann sie schon anders machen, die Regina? Sie zieht den gnädigen Herrn, den Kardinal, in das kleine Gehäus, in dem Verschlag, und versteckt ihn dort. Wie sich selber. denn schon kommen die Bauern herein. Der Peter leuchtet ihnen voraus, auch der Engelmar Zwinghammer aus der Schmelz ist dabei und tragt wie einen lebendigen Menschen das Totenbrett seines Vaters mit. Da stehen und hocken sie nun, die Waldlerischen, und heben es an. Also, es ist soweit. Aus der Bleichen jetzt haben wir 300. Bei uns werden es die Hälfte. Ich hab die Kundschaften aus den Waldhäusern, von Wolfstein, der Neuen Welt, von einer Riedl und von der Schmelz. Es sind über 500. 500? Nee. Wir sind gerade 7 Häusl. 19 Männer bringen wir zusammen. Wer kommt, kommt. Und so hebt es einmal die Doppelten. Mit dem ersten Taglicht stehen die unseren am Markt da und gehen so. Die von den Waldhäusern und die aus Freyung, die sind jetzt schon auf dem Weg. Mitten über Nacht. Freien tut's mich. Der Wald riert sich. Rugel muss er werden, der gnädige Herr. Das Misslesen lernen wir dann wieder. Psst. Da war was. Im Verschlag? Nix ist. Nachtvögelhausen drin. Die sind aufgeschreckt von deinem Schreien, Hurneisel. Der Wald riert sich. Hier sind wir. Merkt ihr's? Wir treffen uns bei St. Salvator, an der Ilstadt. Und wenn er sich dort nachstellt? Kein Gewalt dort. Mit denen rede ich. Und vor dem Fürsten? Dann stehen wir uns hin, wir sind wir. Mir verschlagt es mal nicht. Und wenn schon? Dann hält's dir das Totenbrett vors Gesicht. Oft schreien die Toten lauter wie die Lebendigen. Das Brett meinst du? Von deinem Vater? Dasselbige. Aus dem Acker haben's die Bischöflichen gerissen und auf dem Misthaufen da, weil sie die Schrift gelesen haben. Gut. Darf's nicht auf dem Acker stehen, dann tragen wir's in sein Schloss. Als ein Totenherr. Gib's her. Ich trag's. Harte Brocken werden morgen fressen müssen, der Herr Fürst. Ein neues Waldrecht. Eins, das dem Bauern das Leben gibt und nicht einen Hungerstrick. Das ist's. Das dem Viech, dem Getreide wieder das Anrecht gibt. Dem Wald eine Ordnung, eine aufrichtige. Und uns und in unseren Kindern das heilige Brot. Das ist's. Weiß einer noch was? Nix? Also, dann gehen wir auseinander. Bis auf morgen. Ist gut. Bis auf morgen. In der Passauer Stadt. Wie leicht euch. Den Steig kennen wir jetzt. Das Licht habe ich selber. Bleibt da. Ein Heiligenstift, der mit einem goldenen Ruck, wenn's gut ausgeht. Wir wollen nichts Unrechts. Das gibt den Ausschlag. Das Wetter wird ein gutes Morgen. Hört einen Eilenvogel. Er schreit euch einen guten Weg zu. Und dem Herrn Fürsten einen schlechten Traum. Der Fürst ist wach. Die Vorsehung hat mich daher geschickt. Ich habe alles gehört. Und ich sah die Natter züngeln, ehe sie sticht. Ich habe ihn ausgeschafft. Er ist nicht gegangen. Schweig! Oh mein Gott! Kennst du mich nicht? Und ob ich dich kenne, Herr Fürstbischof, Herr Kardinal, Herr gräfliche Gnaden Ernst Leopold Firmian, und ob ich dich kenne? Nicht ganz! Einen Namen hast vergessen, den Passauer Wolf, den ihr austreiben möcht, ihr Bauer war. Bist auf ein Hirschen aus! Möchtest ihn stellen und jetzt steht er die Bauern schießen! Peter, was tust? Heiland. Das ist also. Die hast mir geschickt, dass mir lockt. Und so ist am Verrat. Oh, schlecht. Peter, was hast? Nix. Gar nix. Nur die Engel darf mir auch nicht mehr trauen. Schon gleich, wenn sie an solchen Herrn, die ans Boss haben. Was heißt das, Peter? Schäm dich. Wenn's das nur kunst. Peter, es ist nicht, was du denkst. Geh weg! Hinter an den, der dich hergeschickt hat. Was ist das? Sudelt das Gift in meinem Land so verwegen, dass einer nicht achtet, das geistliche Gewand? Hast ja keins! Bist ja der wilde Jäger geworden. Da! Hörst! Jetzt reißt das Maul auf. Hast nimmer lang Zeit. Das sind die meinen. Werden gleich da sein. Und dann ist's aus morgen mit dem Aufbegehren. Was ist aus? Die Bauern sind auf dem Weg. Die kannst du nicht aufhalten. Jetzt nimmer. Das ist aus. Und wenn's bitte Soldaten kommst, wir haben's nicht wollen. Das fällt auf die. Bleibt! Nicht rührst dich von der Stelle. Den Hirschfinger fürcht dich nicht. Und fange. Das haben schon mehrere wollen. Peter, das Eisen, du weg. Hundsbub! Morgen kannst du mich fangen. Mitsamt die Bauern. Herr Fürst. Der Wald hat ihn verschluckt. Die Nacht. Brav bist, Dirndl. Der wäre über mich her, weil du nicht gewesen wärst. Na, was hast denn? Was bist du für einer? Wie du redest. Und kein Wort hast gesagt, wie er böse worden ist auf mich. Was hätte ich denn sollen? Ihm sagen, dass ich nicht geschickt war von dir. Ach, reden auch doch mit dem. Jetzt tut's mir leid, dass ich mich vor dich gestellt hab. Weißt ja nicht, was du daher sagst. Oh, gut, weiß ich's. Aber du weißt es nicht. Du siehst ja nicht hinaus über deinen eigenen Kopf, siehst nichts um dich. Beten müsst wer für dich. Aber du machst es den Leuten hart. Vielleicht täten's dich schon gern mögen. Aber. Aber? Ich fürchte, du wirst einmal ein hartes Gericht haben. Na sag, wer bist denn du? Wer hat dir denn das eingegeben? Du selber, wie ich dich so dastehen sehe, ein armer Teufel bist, magst noch so herrisch schauen, möchtest den Wald gern haben und kannst nicht. Und kann nicht? Nein, tust ihm noch weh. So, und jetzt geh ich. Den aufsuchen, den du weggetrieben hast von mir. Bitt wenigstens, dass er mir glaubt. Jetzt in der Nacht gehst in den Wald? Ich brauche ihn nicht fürchten. Er ist drin! Ich habe ihn gesehen! Gefällt es, der Herr Fürst. Was wollt ihr? Euer Gnaden. Herr Fürst. Ein Wilderer soll da sein. Das Burgrotner Dirndl ist auch da. Was? Wer bist du? Krautaus, vom Herrn Rat, die Fräulein Tochter. Ja, gnädiger Herr. Die Regina vom Burgrotner, die bin ich. Der ihr den Konsens habt erteilt und den gar nicht hab brauchen können. Umwelt. Dass ich heute früh bin ausgeritten auf ein Jagen, ist das wahr. Ist mir wie 1000 Jahre seitdem. Gnädiger Herr, die Fräulein ist gerade weg, ist gerade raus bei der Tür. Lauf dir nach, bringt sie mir nach der Passauer Stadt ins Neuschloss. Morgen geht. Jetzt? Bei der Nacht? Lauft, sag ich! Wenn ihr den Wilderer schon nicht fangen könnt, deine Fräulein werdet ihr heimführen können. Geht! Wenn sonst nur mitkommt. Mein Gott. Wo war mein einiges Gewissen? All die Jahre. Der Herr Fürst! Gott sei Dank! In 1000 Ängsten sind wir gestanden. Jetzt ist alles gut. Alles gut. Ja. So. Ja. Worauf stehst du denn, Leibjäger? Scheint, es ist ein Totenbrett. Hab's nicht gemerkt, gnädiger Herr. Vor Freude. Heb's auf. Das Brett? Ja, tu's. Schnell. Und lies. Leonhard Zwinghammer, Bauer aus der Öd, gestorben, weil seiner Wildsau und dem gnädigen Herrn also gefallen hat. Weiter. Ist alles. Steht nichts mehr da. Steht nichts mehr da. Lügst, steht noch viel drauf. Meine Seele, Herr Fürst. Noch viel, sag ich, noch viel, dass ich den Wald abhause, dass ich den Wald verunehre. Tu das Brett weg. Elf hat mich erschlagt. Ist dem Herrn Fürsten nicht gut? Ach, das nicht. Nur, dass man lang haarscharf einen Grat lang geht und es nicht weiß. Mit eins macht man die Augen auf und sieht hinunter. Das schwindelt einem. Kennst du das, was das ist, der Herrin? Ein Eisenhammer? Ja. Ein Eisenhammer, ja, ein Eisenhammer. Wie das geht? Da läuft ein Wasserrad draußen, das hebt den Hammer und lässt ihn schlagen. Stärker wird sie in Schmied, aber verfallen ist. Ja, ja, ja, verfallen ist, verfallen. Steht alles auf dem Totenbrett. Alles. Und dieses Totenbrett war sein Schild, wie ich ihn hab wollen mit dem Hirschfänger. Mein Gott. Die Leute sollen still sein, ein Lager nehmen, auch lieber blasen. Ich bleib da. Da drin im Verschlag liegt Stroh, da schlaf ich. 3 Stunden, dann weg mich. Und das Treiben dann gleich drauf? Das Treiben, was für ein Treiben? Gnädiger Herr, den Hirschen. Ach so, den Hirschen. Der soll laufen. Wir reiten heim. Heim? Ich bin müde jetzt. Da, den Hirschfänger, nimm, behalte ihn. Ja. Ein schönes Stück hat mir einmal viel Freude gemacht. Gnädiger Herr. Red nicht. Ich schlafe jetzt da drin im Verschlag auf dem Stroh. Die Tür lasst offen. Ich verstehe es nicht. So eine Nacht. Mitten im Wald, wo Gott selber seinem eigensten Diener einen Backenstreich lass geben durch eine Jungfräuliche. Und wieder geht ein neuer Morgen auf. Und die in der Passauer Stadt wissen nichts davon, was war an Herzumbrechen in der Hammerschmieden im Dobelholz. Sondern sie glauben, es geht alles noch nach dem gehämmerten Wappen und dem Herkommen. Voraus im Stiegenhaus des bischöflichen Schlosses am Dom, wo der Herr von Purchruthen aber glaubt, dass die Welt, seine kleine Welt, untergeht. Sind die Soldaten aufgezogen vom Palais? Seit einer halben Stunde. Und die Stadtwache? Auf die warten wir noch. Warum? Seit 2 Stunden sitzen die vom Rat im Stadthaus und kommen zu keinem Beschluss. Was? Die bürgerlichen Ratschlagen tun's noch? Das ist Auflehnung! Ja, fürchten tun's. Die Bauern demolieren ihnen die Habschaften, wenn sie auf der Seite vom Herrn Fürsten... Ausrücken! Die Stadtwache auf dem Residenzplatz. Das Rathaus lasse ich in die Angstbeule anzünden. Ach, und gerade heute, als miteinander die untersten Teufel haben das angerührt. Die von der Oberhaus schlafen auch, dass sie den Fürsten nicht beibringen. Ja, wenn's aber wahr wäre, dass er vom Gaul in den Tod gefallen ist. Ach, keinen Schein ist er. Glaubst du jeden Furz von einem alten Weib? Herr Rat, ja? Der Fürst ist nicht zum Auffinden. Alle Reiter sind zurück. Die Thürnauer sagen's, auf der Jagd ist er abkommen. Was sie sagen? Gastab bist. Ist die Jagd schon zurück? Die suchen ihn, heißt's. Und gerade heute, das ist zum Auswachsen. Wenn ich die Nacht als gesund erlebe, dann stifte ich eine ewige Miss auf Maria Höf. Aber überall marschieren die Bauern her. Der ganze Wald ist lebendig worden. Ich hab da eine Verantwortung. Das kann nicht gut ausgehen. Die Oberhaus habe ich sperren lassen. Wenn Sie die Bauern kommen sehen auf der Salzstraßen, lösen Sie 2 Schuss als ein Zeichen für euch herunten im Schloss. Gleich mit einer Kanone, wo es die Leute so schreckt. Ja, Holerbüchsen werden wir nehmen, wenn die Wilden kommen und uns zusammenschlagen. Na, lass mich doch aus. Was eine Art ist. Was so was. Ein armes Weiberleid einfach stehen und mitpacken. Stamm bist. Was ist mit der? In der Messergasse haben wir sie erwischt. Steht mitten in einem Haufen Leid und schimpft auf den Fürsten. Setzt auf. Liegenbeutel! Keine Ruhe gibst. Kein Fetzen ist wahr. Gerade drängt hat mir. So, mitten in der Messergasse. Da hab ich's verzählt. Der Herr Fürst ist auf einer Wildsau geritten, hat sie erzählt. Und hat gejodelt. An einem Baum ist er angerannt. Und hingewesen, wie er es verdient hat. Hast du erzählt, so? Weiß man so drängt hat. Nur der Zeig. Bleib wild, man hat das Kunst. Und gerade heute. Einsperren die Krawallen. Was? Was einsperren? Ein armes Weiberleid, weil's mir drängt hat. Weg damit! Ins Schergenhaus! Nicht ins Schergenhaus! Schrei mal! Ins Haus der Teufel! Nicht Schergenhaus! Die schreit uns die ganze Stadt auf den Hals. Da in die Wachskammer. Schwind. Ich lass mich nicht einsperren. Aus ist. Die Welt geht unter. Nein, damit. Jetzt wär's ernst. Das war die Oberhitz. Jetzt kommen es die Bauern. Schwitzeln kommt man bei der Kracherei. Vielleicht wär's gut, wenn wir in Neuburger Wald hätten. Nix da. In dem Stirnhaus wegstorben, wenn's nicht anders geht. Die müssen schon in der Ölstadt sein. Soldaten, laden lassen, scharf. Absperren aus dem Platz. Kein Mensch darf mehr durch. Kapiert? Euer Rat, absperren lassen. Mit den Kanonen hantieren, das wäre noch das Schönere. Was willst denn du, Wirt? Ja, will der Herr Fürst auch noch in der Passauer Stadt jagen? Die Stadtwache soll ausrücken. Der Rat protestiert. Wenn der Herr Fürst sich das mit dem Bauern einbruckt hat, wir wollen nichts damit haben. Die Stadtwache rückt nicht aus, hat der Rat beschlossen. Die Bürgerlichen schießen nicht auf die vom Wald. Sir, rückt nicht aus. Mehr noch, die Stadt fordert, dass der Herr Fürst einen gerechten Akkord mit dem Bauern eingeht. Einen Akkord? Hm? Was, die Salzstessler, die Zibemhandler, die sagen die Pflicht auf? Sonst schicken wir einen eiligen Laufer an die kaiserliche Majestät. Die kaiserliche Majestät wird sich wegen eurer Ladenbudeln molestieren. Der Herr Fürst wird der ganzen Passauer Stadt den Stachelsporn hineinhauen und den ganzen Rat an den Pranger stellen. Der Herr Fürst wird... Raus, sag ich! Hauptmann, 20 Leute ans Rathaus, niemand herauslassen. Zeit soll's haben zum Nachdenken. Wir lassen die Stadtwache ausrücken. So. Aber nicht gegen die Bauern, gegen die Bischöflichen. Was? Was sind denn das für Hunger? Du Fräulein, was will sie jetzt? Wie kommt sie daher? Mit der größten Mühe, wie der Herr Rat sehen. Nicht durchlassen tut einem das Soldatenvolk. Ich gehe. Halt, eine Wache für den Wirt da. Das ist eine Gewalttat. Ach, meinetwegen, ich stehe im Zwang. Fürsten ans Rathaus. Riecht das aus, Wirt. Ist mit dem Pranger. Der Rat soll scharf nachdenken. Meine Seele. Ich komme nicht mehr raus. Was da alles passiert. Ich bin ganz aus der Welt, scheint's. Ach, tu sie schnell. Mir ist die Zeit knapp. Ich bin auch pressiert. Die Kutschen wartet auf mich in der Neustadt. Mit der Tochter. Hat sich das Tier in Lauf gefunden? Nein, nicht die Fräulein Tochter. Der Herr Graf. Was? Der Schertleinseder? Ja. Na, wie das? Herr Rat, Herr Rat, ein Laufer ist gekommen. Über den Georgsberg runter marschiert ein neuer Haufen. Auf der Leiten von oben zu her sollen es über 1000 sein. Es wird arg. Ja, es wird arg. Ja. Und auf einmal bin ich ganz allein. Ja, das Leben macht kuriose Sprünge. Was hat sie denn noch für mich? Sie ist halt so. Der Herr Rat kann sich wunder was denken, aber ich muss ihm einen Dank sagen, dass er mich zum Herrn Grafen geschickt hat, ohne die Tochter. Einen Dank? Ach, das war nichts als ein Anschauen. Ich ihn und er mich. Hm? Und dann hat sich das Blut gekräuselt in mir. Und bei ihm auch. Hm? Und, wie soll ich sagen, der Herr Graf wird die Tochter nicht mehr heiraten. Was? Aber ich bin in einer Seligkeit. Er sitzt in der Kutsche und wir fahren heim zu mir auf die Hochzeit. Auf die Hochzeit? Ja. Die Fräulein mit dem Schertleinseder? Ach, ich hab den Himmel inwendig in mir. Von der Leibesmitten bis an die Haarwurzeln spüre ich mich anders, wo ich das früher doch nie gewusst hab. So, früher nie? Nein, so erst jetzt. Ja, da kann man halt nichts machen. Hat die Fräulein wenigstens Bauern gesehen auf der Straße, wie sie hergefahren ist? Bauern gesehen? Wo wir doch den ganzen Weg her in der Kutsche die Vorhänge haben herunten gehabt. So. Naja, dann will ich die Fräulein nicht mehr aufhalten, dass sie wieder in die Kutschen kommt. Ja, es ist Zeit. Er wird schon wieder die starke Sehnsucht haben. Ja, das... Die Fräulein durchlassen! Ach Gott, irgendwo muss die Welt heute einen großen Riss haben. Herr Rat... Was wollt's denn hier schon wieder? Man hört gar nichts draußen. Ob der Herr Rat nicht auch heraufkommen? Man kann rückwärts durch einen Gang ans Inntor. Umgesehen. Der Herr Fürst kommt. Der Herr Fürst? Hat wer Angst gehabt da herin? Keiner, sag ich. Was soll das? Die Soldaten im Schloss, auf dem Platz und überall. Ja, gnädiger Herr, wissen der gnädige Herr nicht, dass... Was? Dass die Bauern anrücken, uns demolieren wollen. Die Bauern? Von allen Seiten kommen's. Hat sie der gnädige Herr nicht gesehen? Gesehen? Mitten durchgeritten bin ich durch einen Haufen. Aber Sie wollen doch stürmen, das Neuschloss. Ist der krank? Gnädiger Herr, ein Wunder, dass ihr da seid. Aber jetzt, wann der Tanz angeht, da nutzen nur mehr die Soldaten, sonst nichts. Die Soldaten weg. Herr Fürst, die Stadt rebellt auch. Abmarschieren die Soldaten auf der Stelle. Wenn der Herr Fürst sich einfach dran gibt, ich habe alles getan. Ich weiß, er hat sich das halt so gedacht, aber es ist heute ein anderer Tag wie gestern und davor. Er wird das schon noch merken. Jetzt mache die Türen weit auf und lass alle herein, die wollen. Dass ich die Stadtherren festgesetzt habe im Rathaus mit den Reitern, das ist dann alles nichts. Ja, will er mich den Bürgern auch noch zum Schrecken machen? Ich habe den Herrn Fürsten vor nichts bewahren wollen als dem Schaden. Ich bewahre mich selber. Lasse alles aus und frei. Aber gnädiger Herr, tu er, was ich sag. Und wenn die Bauern da sind, dann meld er mir's. Ich geh mich umgewandten. Will auch so einmal wie ein Kardinal ausschauen. Ach, es ist nimmer das Leben wert. Das Dirndl läuft davon, den Schwiegersohn kutschiert mir eine andere auf ihre Liegestadt. Und jetzt lasst mich der Fürst im Stiegenhaus wie einen Hansen narren. Ach, Hippolyt, ich habe auf gar nichts mehr einen Gusto. Herr Rat. In Gottes Namen. Ja, was ist? Die da drin in der Wachskammer. Was ist denn mit der? Ach so, die. Na, lass laufen. Schlafen tut's, das Weiberleid. Soll sie. Und haben die Herren Gold und Gold. Wir haben ja. Hörst du das Singen? Am liebsten möchte ich jetzt auch so schlafen können wie die da drin. Der Herr Rat soll zum gnädigen Herrn. Ja, ich komme schon. Ich weiß nicht. Ein Gewissen habe ich, als hätte ich was Ungutes angerichtet. Kein Mensch im Stirn hat. Da ist ja dir offen, in der Kammer, der Kleine. Aber ich schlaf drin. Die Kini, die Wachstandlerin, die ist aus der Schustergasse. Das Weiberlein geht uns einen Schiss an, der Fürst soll raus. Das Schrei lassen. Wir sind keine Wulden. Jetzt habt ihr es aufgeweckt, die Alte. Meiner soll heil und die Leid. Und mir hat gerade Tramp von den Engeln, die Singenden. Und jetzt seid ihr da, ihr Wulden. Wir wollen einen Fürsten, nicht ein Holzweib. Ja, der Rauber, der Wuldschütz. Kennt ihr doch? Das Maul halt. Ein Fürst wollt's. Der halt's mit den Faltmeis. Verschwindet in sein Loch, wenn's laut tut. Kein Faden ist mehr da von ihm. Seine hochfürstliche Gnaden, der Herr Kardinal. Um Gottes Willen aus ist. Da steht er oben auf der Treppen, der Großmächtig. Ich will den heutigen Tag loben. Bis an meine Totenruhe. Schier an die grauen Haar hab ich müssen leben, bis mir seine Engel das meinige Herz aufgesprengt haben. In der Nacht der gestrigen hab ich den bittersten Schlaf getan seit eh. Da ist der ganze Wald aufgestanden gegen mich. Und ich war allein mit ihm. Bis der Tag herauf ist, neu und gut, da bin ich geritten, dass ich euch antreffe in meinem Haus. Jetzt seid ihr da und ich sag euch Dank dafür. Schlagt die Hand nicht aus, sie ist ehrlich. Ha! Du bist's, Peter. Schau mich an. Hätt mir gestern an dir bald die unterste Hölle verdient, hat aber ein Schutzengel noch seine Hand dazwischen gehabt. Sei's Gott gelobt. Herr Fürst, gestern noch... Gestern noch hab ich es nicht gewusst. Ich war im Unrecht. Heut weiß ich es. Der Wald gehört denen, die ihn mehr lieb haben als ich. Der Wald gehört euch. Oh nein. Nein, Bill. Das Burgrötner Dirndl haben's gefangen. Regina. Will nicht. Meine Seele. Peter, du bist da. Du. Ich bin nicht schuld. Gefangen haben sie mich, ehe ich dir's hab sagen können. Regina. Oh, du. Vater. Hast's jetzt so weit. Wie ein Stück Vieh. Gleich in Eisen lasst mich herbringen. Wartet, die kutschen schon wieder. Wer hat euch denn das geschafft? Die Handeisen? Gnädiger Herr, anders ist uns nicht mit. Dreimal ist uns ausgekommen. Mannsbilder hier. Einem Dirndl Handeisen. Aufschließen. Regina. Kind. Nix kutschen. Oh mein. Mir wird's zu viel. Vater. Was? Dem seine Tochter ist. Um Gottes Willen. Ich hab's nicht gewusst. Ich hab's nicht gewusst. Lasst's mich aus! Peter. Halt! Davon rennen jetzt die Schädel. Und dass du's weißt, ich hab sie nicht geschickt in der Nacht gestern. Glaub das. Ja, oft schickt einem die Vorsehung einen Engel aus Fleisch und Blut und lasst einem das Rechte ausrichten. Herr Fürst. Ja, Dirndl. Ich stehe dir groß in der Schuld. Mehr als du denkst. Und die da, die Bauern, für die ich noch heute ein neues Waldrecht ausrufen lasse. Die auch. Herr Fürst, ich weiß von gar nichts. Ich habe nichts getan und geredet, als was ich habe müssen. Das ist alles. Nur, dass ich gern froh sein möchte. Aber der Peter, der schreckt sich vor meiner Seite. Er weiß, wer ich bin und dem Vater habe ich den traurigen Tag angetan und habe doch müssen. Und jetzt heißt's, hilf mir, was? Und tu's gern. Herr Rat, ich hab ihm den Konsens erteilt für das Dirndl. Er hat zwar schon einen im Auge gehabt, aber sie mag ihn nicht. Ich meine, wir sollen uns da nicht reinmischen. Hm? Ich schreibe ihm einen neuen heraus für den anderen. Hm? Wann der gnädige Herr halt so meinen? Ich meine nur, es wäre gut so. Hm? Vater, bist mir noch ungut? Nein, Tochter. So, und jetzt habe ich das Stehen leid, da herin im Stiegenhaus. Ihr seid lang marschiert, ich bin scharf geritten, da ist dein Essen Not und dein guter Trunk. Und in der Passauer Stadt hat's die schönsten Wirtshäuser. Wann mich der Wald schon heimsucht, will ich ihm auch richtig aufgasten. Wann der Herr Fürst mit uns geht, trinken wir ihm das lange Leben, weil es uns gefreut. Ja. Mich auch! Kommt! Peter hast. Ja. So. Ja. Als du Schmelz bist. Ja. Müllers Sohn. Ja. Und mit der meinigen Tochter bist du einig. Ja, Vater. Bist halt doch ein Wilderer. Ja. Na, mir muss halt recht sein. Ja. Ja. Ja. Und jetzt? Vater, warum gehst du nicht auch auf ein Bier? Warum? Weil wir uns genieren. Was genieren? Ich hab mich damals mit deiner Mutter vor keinem Menschen geniert. Regina. Peter. Na also. Der Bayerische Rundfunk brachte ein Hörspiel von Alois Johannes Lippel, Der Passauer Wolf. Die Personen und ihre Darsteller waren Fürstbischof Ernst Leopold von Firmian, Karl Wehri, Hofkamerad von Purchrotner, Fritz Strassner. Seine Tochter Regina, Veronika Fitz. Peter Scheibelreiter, Jungmüller, Max Graf. Die Matzbergerin, Liane Kopf. Pater Rektor von Platzer, Robert Michal. Das hochgräfliche Fräulein von Dommelstadel, Eleonor von Wallerstein. Die böhmische Marei, Anja Putschkowski. Der Sprecher war Willi Rösner. Ferner wirkten mit Marianne Brandt, Hilde Hetzel, Renate Lasch, Marianne Lankes, Josefa Samson, Maria Stadler, Inge Wutz, Willi Anders, Ernst Bartels, Wolfgang Beck, Rolf Castell, Konstantin Delcroix, Franz Fröhlich, Viktor Gehring, Paul Kürzinger, Justin Lauterbach, Franz Loskarn, Walter Magerl, Karl Obermeier, Asso Peters, Wolf Petersen, Alfred Pongratz, Hans Pössenbacher, Karl Scheidler, Ernst Schönle, Karl Tischlinger, Gustl Weißhappel und Ludwig Wühr. Das Waldlied und die Hornrufe komponierte Walter Popper. Ton Hans Greb, Schnitt Ingrid Greiner, Regie Edmund Steinberger.